Transparenz für die Ohren. Ich mache auch eine mit. Hat schon mal passiert. So, okay, dann starten wir. Moment. So, jetzt geht's. Ich muss nicht gleichzeitig klicken und einen Push-to-Talk haben. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja, erstmal herzlich willkommen zur Vorstandssitzung am 24. Mai 2018 hier im NRW-Mammel. Es sind anwesend Freibasti Alt und Superkontakte und ich, Elder Agia. Bisher nicht anwesend mit Michael Marsching, Daniel Düngel, Ralf Rönig und Manfred Schramm. Ob die noch nachkommen, wissen wir noch nicht so ganz. Dann würde ich auch sagen, wir beginnen dann auch jetzt hier um 20.36 Uhr. Und so, jetzt sollte es besser gehen. Wir sind da im Moment nur zu dritt, derzeit nicht beschlussfähig. Daher brauchen wir jetzt auch den nächsten Punkt, können wir auch im Grunde erstmal überspringen. Und zwar das Protokoll vom 10. Mai. Falls das jetzt noch keiner gemacht hat, dann vielleicht jetzt nochmal durchgucken und dann halt gegebenenfalls noch eine Abstimmung, die noch nachfolgt, dann auch positiv oder negativ dann halt zu bestimmen. Damit wären wir dann auch schon bei den Berichten. Von oben nach unten gesehen fange ich dann mal oben an. ich habe einen Briefkasten für die LGS vor 2 Wochen besorgt und habe ihn noch in der letzten Woche angebracht. Dann war ich bei den Team-Holge-F-Sitzungen am 15.05. und 22.05. Was ich da jeweils mit beigegeben habe, das lässt sich dann an Wikilinks der Protokolle des Team-Holge-F nochmal nachlesen, die ich hier mit beigefügt habe. Noch dazu habe ich am Kreativmarkt in Recklinghausen teilgenommen. Das war eine überparteiliche Veranstaltung. Ging es als Gegeninitiative gegen eine Demo einiger Rechter, die in Recklinghausen stattfinden sollte, die aber dann aber auch weit unter dem kam, wie es eigentlich gedacht war. Ja, als nächstes hätten wir dann hier einmal den Bernd. Ja, Bernd, musst du dir selber vorstellen. Ja, vielen Dank. Gerne gebe ich auch meinen Bericht ab, was ich die letzte Zeit so getrieben oder auch nicht getrieben habe. Ich war in der vergangenen Woche bei der Sprechstunde des Landesvorstandes, die zwar wesentlich später anfing, aufgrund der BUFO-Vorstandssitzung, bei der ich dann auch zugegen war. Und ich habe lange überlegt, ob ich das hier eintrage, weil es ja nicht zu den Tätigkeiten des Landesvorstands gehört, bei irgendwelchen BUFO-Sitzungen teilzunehmen. Also es war Arbeit, und wenn es Arbeit war, ja, und dementsprechend, sagen wir mal, anstrengend war es auch. Und wenn es Arbeit war, dann gehört es da rein. Dann einige organisatorische Dinge, die so anfallen im Schatzmeisterwesen, lang und schmutzig. Und ich habe mich mit dem Kreisverband Bonn in Verbindung gesetzt. Der eine oder andere wird vielleicht sich noch erinnern. Da ging es um die Frage oder um den Umstand, dass Stadtratfraktion in Bonn nicht als Piraten antreten möchten bei der nächsten Kommunalwahl. Ich habe mich da mal informieren lassen und gleichzeitig dem Kreisvorsitzenden dort das Angebot gemacht, den Vorschlag gemacht, doch das Ganze dementsprechend öffentlich zu verhandeln, entweder bei einer der kommenden Landesvorstandssitzungen im Bereich Sonstiges oder aber bei einem Sondermumble-Termin. Ich halte die Ereignisse dort für notwendig, dass sie transparent in die Partei reingetragen werden, auch vor dem Umstand, dass wir nun mal in 2 Jahren oder in 2,5 Jahren Kommunalwahl haben. Das, was da passiert, geht sicherlich und interessiert sicherlich noch einige mehr Leute als nur den Landesvorstand. Von daher denke ich, dass das durchaus auch seinen Raum kriegen soll und dass wir werden das dann zu gegebener Zeit noch ankündigen. Aller Voraussicht nach in 2 Wochen, also wer sich dann für die Ereignisse dort interessiert oder auch nachfragen möchte, warum, weswegen, etc., der ist dann auch herzlich willkommen bei der Vorstandssitzung. Das war's von mir, kurz, knapp und so machen wir weiter. Danke. Ja, danke dir. Also das mit dem KV Bonn, das wird mich natürlich auch weiterhin interessieren. Auch ich bin auch dafür, dass wir es gerne in einer der nächsten Sitzungen dann vielleicht mit dazu nehmen oder mit einem Sondertermin. Gute Idee, danke, dass du dich dafür eingesetzt hast. Noch eine Anmerkung dazu. Ach so. Das ist, also normalerweise ist das ja, sind das ja Sachen, die so eine Organisation wie die PICO zum Beispiel auf der Tagesordnung hätte, haben sollte, gehabt hätte, oder aber auch Regionaltreffen, Kommunal-Mumbles etc. und so weiter. Da es diese Sachen im Augenblick nicht mehr gibt und da Real Life auch erstmal es keine Termine diesbezüglich gibt, habe ich gedacht, bevor wir auf irgendwelche Tage der politischen Arbeit, auf irgendwelche anderen Treffen oder Real-Life-Geschichten erwarten, habe ich es dann in der Tat für angezeigt gehalten, das Ganze relativ zügig zu machen und das dann dementsprechend halt im Mumble zu machen. Oh, sehr gut. Dann danke dir nochmal. Bastian, bitte. Ja, danke schön. Als erstes will ich erwähnen, dass ich eine Kontaktaufnahme für den jungen Piraten hatte. Und dementsprechend. Ich habe zu dem Bernd und habe ich was. Darf ich unterbrechen oder sonst gehe ich wieder ins Büro? Ich würde sagen, Herr Basti war jetzt gerade im Kurs. Kannst du am Anschluss nochmal machen? Dann können wir gerne nochmal die Fragen alle gebündelt mal halten. Ja, Basti, bitte. Ich mach schnell weiter, ja. Ich will diese Kontaktaufnahme erwähnen, weil es bald einen Mumble-Termin geben wird, in dem ich so ein bisschen Austausch mit dem jungen Piraten machen will und persönlich auch da ein bisschen irgendwie mitmachen will. Und als zweitens habe ich weiter Mitgliederbetreuung gemacht, Leute, die eingetreten sind oder Fragen hatten und das Übliche, was so ein Beisitzer macht. Das war's dann für die letzten zwei Wochen leider. Ja, das ist doch auch nicht so. Zumindest der Punkt Mitgliederbetreuung, da weiß ich ja selbst, dass es auch sehr, sehr viel Arbeit ist. Also es sieht immer so klein aus, aber da steckt schon einiges mehr hinter. Dann wären wir jetzt auch wirklich zu dem Punkt, hat jemand Fragen an den Vorstand bezüglich der Berichte? Also wäre dein Ding. Bitte, du hast das Wort. Ja, hi, danke. Ganz kurz, du hast die PICO angesprochen. Die PICO hat einen Termin veröffentlicht, zumindest mal auf der Mailingliste des Rhein-Sieg-Kreises. Und zwar geht es da um Schulung in Sachen, wie äußere ich mich an einem Informationsstand und so weiter. Ich habe nachgefragt, ob es eine Seite dazu gibt, ob es eine Pressemitteilung dazu gibt oder einen Blog oder irgendetwas. Soweit ich weiß, ist die PICO vom Land NRW finanziert. Und ich bin da auch ein bisschen unglücklich mit, will ich mal sagen. Die Frage ist, ob wir diesen Termin in NRW nicht tatsächlich auch ein bisschen veröffentlichen. Wie gesagt, nach meinem Verständnis ist es so, also Teilnahme ist kostenlos, nach meinem Verständnis ist es so, dass das vom Land NRW und auch von der Piratenpartei beziehungsweise von der Fraktion oder wie auch immer finanziert worden ist. Und ich finde das total bitter, dass die PICO da es nicht auf die Reihe kriegt, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Aber man kann ihnen vielleicht helfen. Ja, ganz so ist es nicht. Vielen Dank, Andreas. Die PICO wurde finanziert vom Land NRW als kommunalpolitische Vereinigung oder Spitzenvereinigung, wie man das so nennt. Solange wir, ich glaube, bei der PICO war der Schnitt, ich glaube, 2,5% oder so. Also auch da sind wir aufgrund des Ergebnisses, des Landtagswahlergebnisses, halt eben aus Finanzierungen rausgefallen. So, ich gehe mal davon, also ich wusste von dem Termin auch nichts, tatsächlich. Ich gehe mal davon aus, dass der, der Kollege aus dem Rhein-Sieg-Kreis, der Wolf Roth, Schatzmeister dort bei der PICO ist, dass es damit zusammenhängt, dass sie dort halt diese Veranstaltung machen. Kannst du den Termin nochmal sagen, wenn du den weißt? Ja, den muss ich raussuchen, den kann ich selbstverständlich gerne sagen. Und also es ist nicht ganz so, wie du es sagst, denn die PICO lebt selbstverständlich von diesen alten Geldern. Aber ich suche den Termin mal raus. Die PICO ist auch nach wie vor als Verein noch eingetragen und lebendig. So, die leben auch nach wie vor noch von Mitgliedsbeiträgen etc. Und die Vereinbarung mit der PICO war, dass wir gemeinsam zu gegebener Zeit halt überlegen, was man im Rahmen kommunaler, meinetwegen Seminare, eben Informationsveranstaltungen oder solcher Schulungsveranstaltungen noch gemeinsam auf die Beine stellt. Von daher bin ich auch so ein bisschen überrascht. Also ich, wie gesagt, wusste von dem Termin auch nichts, werde das aber als Anlass nehmen, auch mal in den nächsten Tagen mit dem Wolf Roth mal Kontakt aufzunehmen und mal nach dem Stand der Dinge in Sachen Pico zu fragen. Das ist dann auch was wir ins Protokoll als Wiedervorlage eintragen können, damit das nicht verloren geht. Wir wollen ja die Kollegen dort auch nicht vergessen. Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, bevor ich den Termin raussuche. Ich habe den Wolf natürlich angeschrieben und er hat mir meine Fragen nicht beantwortet, aber er ist im Urlaub. Okay, danke. Ja, ich würde auch gerne den Punkt Pico auch eher in den sonstigen Bereich gleich hier in diese Nachversetzung mit reinsetzen, weil ich habe da auch eine Frage dazu, was allgemein Pico angeht, der jetzt nicht zu dem Bericht vom Bernd jetzt. Deswegen würde ich das lieber auch dahin jetzt verschieben. Danny, ich hoffe, du hast jetzt keine Frage jetzt zur Pico NRW an sich direkt. Oder wie kann ich jetzt deinen Sprung im Sprechenraum jetzt verstehen? Abend. Nee, nicht zu Pico, sondern zum Bericht von Bernd, aber gerne auch von den anderen Vorstandsmitgliedern. Da wurde ja dieser Antrag beschlossen von euch und dann in der Bufo-Sitzung vorgetragen. Gibt's da irgendwie eine Beurteilung des Ganzen? Also seht ihr das jetzt als erfolgreich an oder eher weniger erfolgreich? Einfach so ein bisschen eure Gedanken zu dem Thema. Ich mache es mal an mich. Der Michel war ja stellvertretend für uns in der Bufo-Sitzung dabei gewesen, hat den Antrag auch vorgestellt. Ich war ja als Gast auch noch mit dabei. Ich würde sagen, da der Antrag ja dann wieder zurückgezogen wurde, weil er ja dann auch in den nicht öffentlichen Teil reingehen sollte, ist das für uns natürlich kein Erfolg. Also zumindest für mich persönlich nicht. Wie es jetzt der Gesamtvorstand jetzt sieht, kann ich nicht sagen. Und ich würde da auch eher auf Michel verweisen. Ansonsten hat doch einer meiner Kollegen hier noch was dazu. Bernd, bitte. Ja, also ich war ja auch dabei. Also ich hatte im Nachgang in der LAFO-Sprechstunde, die ja dann anschließend stattfand, habe ich Michel halt für seinen Einsatz und für seinen Vortrag da ausdrücklich gelobt. Ich halte das für eine erfolgreiche Geschichte. Der Antrag an den LAFO NRW war dem BUFO, dem Bundesvorstand, unsere Sicht der Dinge per Antrag, also per eingereichtem Antrag darzulegen, das ist erfolgt. So, und von daher ist es erfolgreich gewesen. In diesem Antrag stand nicht und konnte auch nicht stehen, dass wir zum Beispiel gefälligst den BUFO umzubesetzen haben oder über Geschäftsbereiche des BUFO zu befinden haben, sondern lediglich, dass wir unsere Meinung oder die Meinung unserer Mitglieder, die Bedenken unserer Mitglieder dem BUFO in Kenntnis bringen. So, und das ist passiert. Und von daher war das tatsächlich erfolgreich. Welche Konsequenzen daraus erwachsen, das liegt, weiß Gott, nicht in unserem Entscheidungs- oder in unserem Bereich zu befinden. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, das ist Sache des BUFO schlussendlich. Ich muss allerdings zugeben, dass ich seit dieser BUFO-Sitzung das Thema halt auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, das auch nicht mehr verfolgt habe. Ich weiß also nicht, was da jetzt tatsächlich passiert ist, ob es eine AG-ÖA-Sitzung gegeben hat, was dort stattgefunden hat, etc. pp. Und soweit sollte meine Meinung dann mir auch, sagen wir mal, zulässig sein, geht mich das auch nichts an, was die AGÖA intern veranstaltet. Dankeschön. Julian, Marco, bitte. Ja, nur eine kleine Korrektur. Der Antrag ist von Michel nicht komplett zurückgezogen worden, sondern es waren 3 Module, 2 wurden negativ abgestimmt und das dritte Modul sollte dann in den NÖ gehen und das hat Michel dann zurückgezogen. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich auch nochmal hier ganz offiziell beim Vorstand und speziell auch bei Michel, vielleicht hört er sich das später noch an, dass ihr die Anregungen aufgegriffen habt und zumindest da die Problematik ein bisschen weiter öffentlich gemacht habt. Oh, danke. Bernd, du hast nochmal gemeldet? Ja, Vaco hat natürlich völlig recht. Das ist nicht, der Antrag ist nicht komplett zurückgezogen worden. Und was ich tatsächlich auch vergessen habe, selbstverständlich ist das natürlich Sache des Sache von Michel, das, so wie er das erlebt hat und gesehen hat und so weiter und beurteilt, hier vorzutragen. Wir können das auch tatsächlich nur, oder ich zumindest auch nur aus der Zuschauerperspektive machen, verständlicherweise. Aber insoweit gehe ich auch mit Vaco mit. Ich denke, dass wir zumindest das Thema in das Bewusstsein des Bufos gerückt haben. Auch was der, was das Thema an Raum eingenommen hat in dieser Sitzung. Von daher denke ich, dass es schon das war, was man auch erwarten konnte. Und insoweit würde ich das tatsächlich unter den Scheffel stellen, das Licht, wie man so schön sagt. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, wären wir jetzt den Ordnung. In der Zwischenzeit ist jetzt auch Masch mit beigetreten. Damit sind wir jetzt auch beschlussfähig. Masch, möchtest du vielleicht auch noch deinen kurzen Bericht noch mit vortragen? Ja, leider hören wir dich nicht. Du bist jetzt entstummt, aber ich höre dich. Guten Abend. Ja, mein Bericht ist kurz, weil ich, wie ich vor 6 Wochen angekündigt habe, zeitlich sehr eingespannt bin mit anderen Dingen. Ich habe in der Zeit ein bisschen Mitgliederarbeit getan und ein paar Tickets mitbewegt und Gott sei Dank auch zum Beschluss führen können, mitführen können. Und das war's schon. Ja, danke auch dafür. Gibt es denn dazu noch Fragen, sag's mal der Vollständigkeit halber? Ja, eine Anmerkung. Dein Mikro funktioniert zumindest jetzt mal ohne Decke. Ach, das kann ich auch anders machen. Ich nehme es weiter weg vom Mund. Besser? Nein, bitte nicht. Ja, gut. Ja, dann können wir jetzt auch noch den Punkt jetzt schon mal abschließen. Ja, dann wären wir jetzt beim nächsten Punkt Statistik. Da sind wir, wir aktuell immer noch unsere Kontostände eingetragen. Ich glaube, es ist natürlich schon zur Tradition gemacht, dass wir es nicht vorgelesen haben. Ich reißt es aber trotzdem mal um. Also wir haben Sparkasse Mülheim etwas mehr als 13.500 Euro. Sparkasse Düsseldorf Girokonto 28.300. Sparkasse Düsseldorf Renditekonto fast 200.000. Auf dem Sparkasse Düsseldorf Sparbuch sind auch knapp über 10.000. Mitgliederdaten habe ich jetzt keine aktuellen. Und auch sonstige Kassenbestände sehe ich jetzt damit alles noch genullt, da ist noch nichts mit drin. Dann hätten wir dann auch den. Danke Bernd für den Hinweis. Da wir jetzt vor dem Beschlussfähig sind, können wir jetzt auch das Protokoll abstimmen. Ich hoffe mal, jeder hat jetzt die 13 Minuten genutzt, wenn derjenige das Protokoll nicht vorher gelesen hatte, nochmal durchzugucken und auf Fehler hinzuweisen, falls irgendwelche drin sind. Daher würde ich jetzt einfach mal an der Schnelligkeit teilweise das Protokoll abstimmen. Ich fange einfach mal oben an. Basti? Ist genehmigt. Ich genehmige es auch. Masch? Enthaltung. Okay, und Bernd? Ja, genehmigen macht Spaß, also genehmige ich das auch. Und dann genehmige ich mir auch einen. Hey, ja, wunderbar. Ich würde sagen, damit ist das Protokoll dann genehmigt. So, dann springen wir wieder zurück. Wo waren wir denn da? Beim Punkt Termine. Weiterhin noch. Bis zum 26. August sind noch diverse Termine im Dome Talk von Mehr Demokratie NRW zum Thema, wie geht's weiter mit Europa? Link dazu mit dem Protokoll unter nrw.mehr-demokratie.de/ und so weiter. Also sind ein paar mehr Sachen. Dann ist am 9.6. bis 10.6.2018 der BPT und die AVEU in Sömmer da. Am 9.6. parallel zum BPT in Schleswig-Holstein die Hingen-Demo zum Thema Atomrisiko jetzt beenden. Dazu ist auch ein Link ein Link zum Aufruf mit im Protokoll mit angefügt. Dann ist am 23.6. und 24., also 23.6. bis 24.6. die zweite Brandkonferenz Marina in Kassel. Am 25.8. bis 26.8. die dritte Programmkonferenz Marina in Kassel und am 24.11. bis 25.11. die vierte Programmkonferenz Marina in Kassel. Ich kann dazu nur aufrufen, daran teilzunehmen. Hier wird hart am Programm gearbeitet. Ich selber war ja bei der ersten dabei gewesen, kann nur sagen, da wird wirklich geackert. Da geht es wirklich auch um einiges. Und wir wollen natürlich auch ein vernünftiges Programm haben. Weiterhin in Planung noch, weil ja immer noch eine Genehmigung, also beziehungsweise ein Beschluss von uns noch aussteht, vom 14.09. bis 16.09. grob geplant der LPT 2018.1 in Kerpen. Dazu wird aber auch dann noch kommen. Vaku weist aber weiterhin darauf hin, dass Anträge für den LPT bereits eingereicht werden können. Das wird dann hiermit gesagt sein. Ja, dann haben wir den nächsten Punkt, den Workflow seit der letzten Sitzung. Da gibt es dann die Aktualisierung von diversen Listen. Als mein Punkt, dazu kann ich nur sagen, es gibt weiterhin keine Neuigkeiten, was die Listen angeht. Jedoch eine kleine Anmerkung zu kommunalpiraten.de. Da gab es letzte Woche bei der Bundesvorstandssitzung einen Antrag auf Unterstützung von dieser Seite. Mein Hinweis dahin, den ich da noch mit in diese Buchvorsitzung mit reingebracht hatte, war auch noch, das Ganze vielleicht in die Bundes-IT mit einzugliedern. Ich hoffe, das wird noch positiv aufgenommen. Da es im Moment ja noch privat gehalten wird, wird das dann wohl erstmal noch so bleiben. Mal sehen, wann sich da was verändert. Noch dazu, die meisten Sachen sind Wiki-Seiten, die ja davon leben, dass man auch selber was eingetragen werden kann. Also man kann da definitiv auch die Seiten selber noch aktualisieren. Auch gerne, nehme ich auch gerne natürlich auch Hinweise entgegen, wenn man etwas da geändert haben möchte, das aber selber nicht kann. Auch gerne auch mit Mail an mich, die ich ja dann auch hier gleich mit einfüge dann. Dann haben wir noch den Punkt Beauftragungen, der ist jetzt für Daniel Dümmel mit drin. Da haben wir beim letzten Mal oder vorletzten Mal sogar schon gesagt, dass es im Grunde auch einer der Punkte ist, die wir auch mit da oben in meine Listen mit reinsetzen. Deswegen ist die jetzt da auch mit drin, sehe ich gerade. Ja, da gibt es auch weiterhin keine Veränderungen, da wir ja keine neue Beauftragung bis jetzt beschlossen haben. Ich habe, glaube ich, das haben wir gerade schon im Sprechenraum übersehen. Ich weiß jetzt nicht, zu welchen Punkten das jetzt war. Bitte. Danke dir, ist lieb. Es geht eigentlich darum, was du eben sagtest mit den Programmkonferenzen in Kassel. Und ich war ja bei der ersten dabei. Ich wäre selbstverständlich auch bei den anderen dabei. Aber ich habe festgestellt, dass mir die Fülle mancher Termine im Moment, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, einfach zu anstrengend ist. Und ich bin selbstverständlich in Sömmer da, fahre ich auch mit Lutz zusammen. Aber das mit Kassel, das werde ich nicht schaffen. Und es gibt auch noch einen anderen Grund, warum ich da nicht mehr so unbedingt hin möchte. Vielleicht findet ihr da jemanden, Masch war ja auch da, es waren ja einige da aus NRW, der, was Bildung betrifft, da dann auch da ist und mitarbeitet. Ja, danke für den Hinweis. Ich gebe auch noch gerne mit dazu. Es ist auch weiterhin geplant, dass auch zwischen diesen Programmkonferenzen auch Mumbles stattfinden sollen, woran auch da an dem Programm weitergearbeitet werden kann. Da, wenn sich was ergibt, das geht ja dann auch über die Team-Polge-Elf-Liste, beziehungsweise auch über die Team-Polge-Elf-Sitzungen auch, dann gebe ich das auch gerne auch nochmal hier bekannt, wenn da was ist, auch dir persönlich gerne. Hast du eine Nachfrage? Nee, ich bin gerade am Verschwinden. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt weiter die Punkte runter. So, bei den Vorlagen, Vorstand waren wir schon durch. Ja, dann kommen wir damit jetzt zu den Anträgen an den Landesvorstand. Hier habe ich jetzt den Antrag Nummer 282873, Antrag Unterstützung einer gemeinsamen Aktion. Antragsteller ist bestenfalls. Ich war doch gerade noch hier. Ja, möchtest du deinen Antrag vielleicht noch kurz vorstellen? Namen zusammen. Es geht darum, dass wir ganz gerne ein bisschen Aufmerksamkeit produzieren möchten. Die Idee kommt vom Danny, dass wir die Fraktionen im Bundestag mit Hanf belästigen. In Anführungsstrichen. Also die Idee ist es tatsächlich eben unter anderem Hanfprodukte den Fraktionen zur Verfügung zu stellen, mit einem entsprechenden Flyer, der ist heute finalisiert worden. Dann würden wir gerne noch einen Argyliner dazu packen, Die Ausnahme wird die AfD sein, denen möchten wir sowas nicht zuschicken. Da denken wir irgendwie so eher an Handfibel oder was anderes Sarkastisches. Ist noch nicht ganz raus. Lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen ein bisschen Geld für die Aktion. Also so ein Kilo Hanf kostet so, also Hanfsamen kostet so 6 Euro. 30 Gramm Hanftee, irgendwie 4 Euro. Also wir würden ganz gerne so ein kleines Paket zur Verfügung stellen, was es eigentlich alles schon gibt. Wie gesagt, dann entsprechend tatsächlich sehr nüchterne Informationen dazufügen. Aldi, weil das würde ganz gut dazu passen. Am 27.06. ist eine Anhörung im Bundestag zu Cannabis. Und man könnte natürlich auch eine entsprechende Pressemitteilung raushauen. Also es geht letztendlich darum, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen mit ein bisschen Geld. Oh, danke. Ich habe jetzt auch gerade eine Wortmeldung von Bernd gerade übersehen. Ich denke mal, das war wohl wahrscheinlich noch zum Thema davor gewesen. Magst du eben noch kurz das? Ja, beides, ne? Beides. Ah, oh, ja, okay. War doch klar. Also, aber machen wir mal ruhig jetzt der Reihe nach. Also wir fangen mal mit bestenfalls an und mit dem Antrag. Das andere können wir auch in sonstiges verschieben. Das ist jetzt nicht so wichtig. Andreas, mir ist nicht so ganz klar. Also erstens, ich dachte immer, ein Gramm kostet einen Zehner, aber egal. Was mir nicht so ganz klar ist, Öffentlichkeitsarbeit, ja, aber warum denn bei anderen Parteien? Was haben wir denn davon, wenn wir, sagen wir mal, andere Parteien mit unseren Argumenten oder mit Argumenten dafür totschlagen? Womöglich, dass sie bei einer Anhörung auch noch das als ihre Argumente ausgeben. Also mithin, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, ja, die Piraten haben uns da mit guten, sagen wir mal, mit guten Argumenten zugepflastert und so weiter. Das hat uns tatsächlich überzeugt. Wir schließen uns deren Meinung an. Von daher, ich habe viel Sympathie für diese Aktion als solches. Aber was hilft uns das als Piratenpartei? Lieber Bernd, also da muss ich dich so ein bisschen enttäuschen. Mir geht's gar nicht wirklich darum, unbedingt der Piratenpartei zu helfen. Sei mir nicht böse, wenn ich das so offen sage. Sondern mir geht's darum, piratige Ziele zu realisieren. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass andere Parteien unsere, und das ist auch längst passiert, so ganz nebenbei, drogenpolitische oder andere parteipolitische Ziele übernehmen, dann sind wir im Winnerboot. Und dann ist mir das scheißegal, ob da Piraten drunter stehen. Sondern wir haben das Ziel erreicht. Ja, da habe ich meine eigenen Probleme da ebenfalls mit drin. Basti, du hast gerade kurz aufgeblinkt. Ich schätze mal, das war wohl eine kleine Wortmeldung von dir. Also ich finde das eine gute Sache, weil wir geben so viel Geld für irgendwelche komischen Sachen aus. Jeder kriegt irgendwie Visitenkarten und so. Und das ist irgendwie richtig Politik. Und stellt euch mal vor, unser Paket kommt im Bundestag an und auf einmal irgendwo Piraten verschicken Cannabis im Bundestag oder so. Wenn dann noch so ein kleiner Skandal raus entstehen würde, was wünschenswert wäre, ist natürlich jetzt utopisch. Aber also ich würde sagen, die 100 Euro werden gut angelegt. Und wenn nur ein paar wunderbare Facebook- und Twitter-Fotos dafür rauskommen, ich würde es machen und ich würde es groß aufziehen. So groß, wie es eben geht. Also ich danke dir dafür bestenfalls. Meine Stimme hast du. Vielen Dank. Toll. Danke. Ich sag so, ich bin ja jetzt genau dazwischen, weil ich mir denke, das hört sich auch alles wunderbar an. Also ich nehme mich jetzt mal eben selbst mit dran dazu. Also ich finde die Aktion schon ganz gut. Wollen wir jetzt ja da definitiv dann nicht in Abrede stellen. Ich sehe bloß wirklich das Öffentlichkeitswirksame nicht daran. Also ich mag es auch jetzt nicht unbedingt jetzt 100 Euro dafür auszugeben, um jetzt Bundestagsabgeordnete mit Hanfprodukten auszustatten. Sondern ich würde auch lieber gerne die 100 Euro darin investiert sehen, dass wir unsere piratige Drogenpolitik, an die Straße bekommen. Und wenn wir das jetzt, wenn das jetzt mit einer wirklich öffentlichkeitswirksamen Aktion passiert, von mir aus auch gerne Richtung Bundestag oder an die Bundestagsfraktion. Also ich würde das tatsächlich eher wirklich an keine Ahnung, vielleicht sogar ein Cannabis-Paket an Marlene Mortler oder sowas schicken. Da wäre ich mit dabei. Aber einfach nur, ich sage das still und heimlich, dass die an den Bundestagsfraktionen rüber zu schicken. Da fände ich dann die 100 Euro falsch investiert. Kann ich was sagen? Ja, bitte, gern. Danke. Also dann ist das vielleicht nicht ganz rübergekommen, oder also ich habe mich da, habe ich vielleicht was vergessen zu sagen. Selbstverständlich ist eine Pressemitteilung oder ein Blog, es kommt natürlich auf die Landesbundespresse, ihr wisst das, an, was möglich ist, aber selbstverständlich wird das natürlich durch eine Veröffentlichung begleitet werden. Da gibt es genug Leute, die da Spaß dran haben, das zu begleiten und das über Social Medias und so weiter zu veröffentlichen. Also das ist jetzt nicht eine Einzelaktion der AG Drogenpolitik, sondern es ist tatsächlich mit einem etwas größeren Kreis geplant und das ist natürlich schon das Ziel, das ist klar, auch wenn das vielleicht eben nicht so rübergekommen ist, dass das natürlich eine Aktion von der Piratenpartei ist und dass wir da auch an die Presse gehen. Die Frage ist natürlich, wer es aufgreift. Ja, okay. Bernd, du hast eine Wortmeldung? Der Basti war vor mir. Ja, bei mir ist es umgekehrt, aber gerne Basti, dann bitte. Okay. Ich muss gerade überlegen, ob ich es überhaupt sage. Bestenfalls, was ist denn, wenn du die Vogelsamen, also dieses Vogelfutter, irgendwie in Joints reinbaust? Ich unterstelle dir einfach mal, dass du das kannst. Und dann schicken wir die so darüber. Das wäre richtig provokant. Ist das ein Vorschlag? Und dann haben wir die nötige Provokation dazu. Halte ich für nicht praktikabel. Aber ein Auftrag, ein Aufkleberpack mit Seid gut zu Vögeln, das ist dann schon eher praktikabel. Ja, Die Idee, weiß ich nicht, also irgendwie habe ich es. Ja, Bernd, bitte. Ich weiß ja, dass bei solchen Vorschlägen die Leute hier steil gehen, ja, und da gibt's ja auch, da können wir auch an das Formaljuristische nicht mehr appellieren, das ist mir alles klar. Ich würde von daher und wegen 100 Euro mache ich mich jetzt hier auch nicht nass, ja, ich wollte nur einfach mal in die Diskussion schmeißen, dass es eigentlich nicht unser Job ist, so, und aber zwar Anmerkung würde ich gerne noch machen und das erste ist, warum nimmst du die AfD da aus? Ja, gerade denen würde ich das schicken wollen, denen erst recht, noch vor allen anderen, noch vor den Grünen zum Beispiel, nur mal so, ja. Und das andere ist, leider Gottes wieder so ein Formalfuck, ja, eigentlich sind wir für Bundestag gar nicht zuständig. Wir sind für Landtag NRW zuständig, als Landesverband NRW. Für Bundestag ist eigentlich der Bundesverband zuständig. Von daher auch da die Frage, warum zahlen wir für Aktionen, die eigentlich der Bund durchführen müsste? Gut, zwei Fragen waren da. Würde ich gerne direkt so antworten. Ja, gern, bitte. Okay, also einmal, es ist selbstverständlich der Bundestag, das stimmt. Es ist auch jetzt nicht nur NRW angefragt. Es gibt noch einen weiteren Landesverband, wo es einen Antrag gibt, den der Danny, soweit ich weiß, übernommen hat. Also sprich, wir kalkulieren ein Budget von insgesamt around 150 Euro. Mehr wäre natürlich toll, wenn auch andere mit einsteigen. Das nur mal so ganz nebenbei. Also es geht nicht darum, dass nur NRW da mit im Boot ist, aber Drogenpolitik ist Bundespolitik. Der BUFO sieht das eben nicht mehr ganz so als Kernthema, was ich sehr traurig finde. Da gibt es auch noch so zwei, drei andere Probleme, was Kernthemen und die Zusammenarbeit betrifft. Will ich aber gar nicht drauf eingehen. So, AfD war das zweite Ding. Auch da habe ich gesagt, dass wir schon vorhaben, die AfD zu beglücken. Aber anders. Und wie gesagt, der Grundgedanke oder die Idee ist es, denen die Handfibel zur Verfügung zu stellen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, was die Handfibel ist, wo sie herkommt, aber ich versuch's mal in einen Satz zusammenzufassen. Ja, wenn in Kriegszeiten Produkte oder Rohprodukte rar werden, wird die Pflanze wiederentdeckt. Oh. Sammy, du hast dich auch noch in den Sprechraum bewegt. Bitte. Habe ich getan. Ja, weil ich habe es auch eben schon geschrieben. Macht doch einfach. Man muss es einfach versuchen. Das heißt für mich, der Bund tut im Moment in vielen Dingen gar nichts. Das wissen wir. Finden wir auch nicht prickelnd. Und dass ein an sich wichtiges Thema, nun nicht gerade Kernthema, aber ein wichtiges Thema, für das sie uns in NRW schon lange breit und platt gemacht haben, auf diese Art und Weise unter Umständen werbetechnisch auch so verwertet wird, finde ich eine ganz geile Idee. Und Andreas, nur dass du Bescheid weißt, ich hau da gerne draus 30 Euro zu und unterstütze das. Ich finde, es ist unterstützenswert und wir sollten einfach die Bedenken mal über Bord schmeißen und es machen. Du bist ein Schatz. Oh, ja, klingt nach sehr starken Unterstützung. Ja, ich habe jetzt sonst keine weiteren Meldungen. Oh. Jetzt, außer, doch, magst du noch was sagen? Ja, deshalb hatte ich eine Wortmeldung angemeldet. Aber egal. Übersehen. Ja, bitte. Ja, Bernd, wir reden vom Bundestag, stimmt schon. Aber hey, wir reden vom Bundestag. Und da sage ich, Hanf ist in the house. Piratiges Thema ist in the house. Piraten are in the house. Lass uns das machen. Und lieber Andreas, schickt der AfD nicht etwas anderes? Das ist dann die doppelte Provokation. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Schickt der AfD genau denselben Scheiß und die werden ins Bild draus machen. Alle anderen werden dann nämlich alle schön negieren und verschweigen. Gib Gas, mach das. Dankeschön. Ja, Bernd, du hast noch eine Wortmeldung dazu? Ja, Maschbro. Ich weiß schon, dass Bundestag der geile Scheiß ist und dass Hanf auch der geile Scheiß ist. Von daher, ich habe doch gesagt, ich werde mich nicht dagegen stellen. Peace out. Okay, ich lasse es jetzt mal. Ja, dann, wenn sonst keine weiteren Anmerkungen dazu sind, dann würde ich dann gerne zur Abstimmung kommen. Ich fange auch jetzt wieder einfach oben an. Ja, Basti? Aber hallo. Ja, ich stimme auch dafür. Also klar, ich hätte natürlich gerne eine tolle Aktion, aber definitiv grundsätzlich dafür. Masch? Jo, man. Ja, Bernd? Enthaltung. Ja, nicht dagegen. Gut, ja, damit ist der Antrag angenommen. Bestenfalls, ich danke auch für den Antrag. Mein Laufo, vielen Dank. Ja, super. Ja, macht auf alle Fälle was draus, weil definitiv, ich will was sehen. Jetzt seid ihr dabei. So, dann haben wir keinen weiteren Antrag, keinen aktuellen. Zumindest keiner bekannt. Andreas, bitte. Genau. Danke. Ja, ich mache gerade eine zweckgebundene Spende in Höhe von 100 Euro. Damit habt ihr eine Nullsumme auf dem Konto. Danke. Ja, danke, Andreas. Ich denke mal, Bernd, du sagst es auch. Wie cool ist das denn? Sehr geil. Danke dir. Ja, dann kommen wir zum Punkt. Entschuldigung. Achso, ja, ich glaube, das war auch noch dazu. Ja, wird es wahrscheinlich auch spenden. Ja, ich wollte nur fragen, wir sind ja ein VKV in Paderborn. Kann ich das so wie der Andreas das macht auch machen? Du bist für dich verantwortlich, Sammy, und du kannst für dich tun, was du möchtest. Nein, ich meine, dass der VKV aus seinem Budget etwas spendet. Ich habe den Andreas nicht so verstanden, dass er jetzt eine VKV-Spende benannt hätte. Du machst jetzt also ein neues Thema auf, glaube ich. Was kann Bernd dir beantworten? Ja, solche Sachen hatten wir schon, dass KVs oder VKVs aus ihrem Budget quasi oder bei KVs aus ihrem von ihren finanziellen Mitteln auf ihre finanziellen Mittel verzichten und die dem Landesvorstand zugutekommen lassen, um dann, damit irgendwelche Aktionen, Projekte und so weiter finanziert werden können. Das ist selbstverständlich möglich. Das ist natürlich im Großen immer eine Nullsumme tatsächlich, rechte Tasche, linke Tasche. Der einzige Effekt ist, dass der VKV, dass das Budget des VKVs in dem Fall niedriger werden würde. Aber grundsätzlich ist das natürlich möglich. Ja, aber das dann, danke, dann lasse ich das und mache das aus meiner eigenen Tasche. Ja, aber das ist dann keine Spende, Bernd. Das ist keine Spende, die man entsprechend bei der Parteienfinanzierung in irgendeiner Form so geltend machen kann. Das ist auch keine Spende, die irgendwie als Spende auftaucht, logischerweise. Hast du völlig recht. Ich dachte, das wäre klar geworden, aber anscheinend nicht. Von daher danke nochmal für die Klarstellung. Marsch hat völlig recht. Ich hätte noch eine Frage zum praktischen Ablauf. Ja, bitte? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sind im 135 Budget auf dem Konto des LAFOs, Entschuldigung, des Landesverbandes im NRW zur Verfügung. Ja, habe ich das richtig verstanden? Nein. Im Augenblick sieht es so aus, dass der LAFO 100 Euro per Beschluss dafür bereitstellt. So, wenn der Andreas das zweckgebunden macht, zweckgebunden spendet und gesagt hat, dass ich dadurch für den LAFO das auf Nullsumme aufhebt, dann würden diese 100 Euro quasi den Beschluss von 100 Euro ersetzen. Die 35 Euro von Sami würden dementsprechend dazukommen. Also sag doch einfach ja, dann bin ich doch, dann verstehe ich das doch. Lass uns doch bitte den Beschluss nochmal präziser fassen, Bernd. Wenn wir jetzt schon wissen, dass der beschlossene Betrag von 100 Euro überstiegen werden wird durch zweckgebundene Spenden, dann müssen wir doch nicht irgendwann einen Folgebeschluss fassen. Den können wir doch jetzt nochmal fassen. Nein, das geht nicht. Du kannst keinen Beschluss aufgrund von Spendenzusagen machen. Spenden müssen eingehen. So, und wenn sie zweckgebunden eingegangen sind, dann können sie für den Zweck aufgewendet werden. Aber ich kann nicht einen Beschluss machen, ja, weil zwei Leute das zugesagt haben, gibt der LAFO jetzt diese und jene Summe raus. Nein, aber du kannst einen Beschluss machen, dass zweckgebunden für diesen Zweck eingehende Spenden auch vom Beschluss umfasst sind. Weil wir brauchen keinen Beschluss, das ist sowieso so, aber wenn dir damit wohler ist, können wir das selbstverständlich anfügen. Wenn das sowieso so ist, dann reicht mir das natürlich. Ich habe die Auffassung gehabt, dass das nicht sowieso so wäre. Nee, zweckgebundene Spenden sind zweckgebundene Spenden. Lieben, ich habe Andrea. Darf ich was sagen? Ui, ui. Ja, ich würde ich weiß nicht, wer von euch beiden jetzt da zuerst dran oder gerne das mit dazu packen will. Ich würde einfach sagen, Andreas, bitte. Jetzt heißt er auch noch weiter, Andreas, aber Andreas Wagner, bitte. Ja, okay. Ich möchte den Vorschlag machen, dass der LAFO oder der Landesverband die eingehenden Spenden, die zweckgebundenen Spenden, um 100 Euro aufstockt, um damit die Aktion noch geiler zu machen zu können. Das ist tatsächlich ein neuer Antrag, wenn ich das jetzt richtig sehe. In der Tat. Bestenfalls, du wolltest auch noch was dazu sagen. Bevor ich das jetzt irgendwie hier reingehe, machen wir es erstmal so. Ne? Das ist nett, aber in dem Moment, wo das ein Antrag ist, würde ich meinen Redebeitrag dahingehend zurückziehen, dass es für mich einfach nur um die praktische Frage geht, wie frage ich das vorhandene Budget ab? Ist es in irgendeiner Form zeitlich, zeitkritisch? Also, wir haben jetzt den 24. Mai, sprich, es geht um einen Monat und drei Tage. So, ich kenne es vom Bufo so, dass da ein Konto eingerichtet worden ist, über das es abgewickelt worden ist und dass ich dieses Konto in Anführungsstrichen im Betreff oder wie auch immer angesprochen habe, so dass klar ist, worum es geht. Mein Ding ist folgendes. Ich würde natürlich Sachen bestellen und würde diese Rechnung gerne dann natürlich direkt an den LAFO schicken, ohne das zu schicken. Ja, mach's nicht so kompliziert. Ja, geht das? Gibt es eine Zeit, ist es zeitkritisch? Also gibt es innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen möchte ich das erledigen. Wann bitte? Innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen. Das ist kein Deadline, die nächsten zwei bis drei Wochen. Dann musst du den Andreas und die Sammy fragen, ob sie bis irgendwie in der nächsten zwei bis drei Wochen das spenden Bernd, können. So. Bernd, das ist doch nicht der Punkt. Wenn das nicht klappt, dann gehe ich davon aus, dass das Budget 100 Euro ist. Wenn es klappt, habe ich ein höheres Budget. Punkt. Richtig. Ja. Spende das ist doch klar. Entschuldige, Andrea. Ja, ist überwiesen. Geht jetzt nur noch seinen sozialistischen Gang über die Bankendingens da. So, und dann kannst du montags oder mittwochs nachmittags bei dem Martin in der Landesgeschäftsstelle den Stand abfragen, ob es Spendenzusagen gibt für diese Aktion. Bei wem? Martin? Sorry. Bei unserem Mitarbeiter. Okay. Frag mich dann einfach. Geht so, doch. Und dann kriegen wir das auch geregelt. So. Prima, weitermachen. Herrgott, ja, ist das immer kompliziert hier. Sehr gut. Sabi, du bist jetzt wieder hochgehüpft. Noch was ja, dazu? Ich habe eine Nachfrage. Ich spende also 30 Euro zweckgebunden an den LAFO und mache das möglichst schnell an welches Konto? LAFO-Konto mit dem Verwendungszweck Aktion Care-Paket der AG Drogen- und Suchtpolitik. Zack, bumm. Ich möchte jetzt nicht Korinthen kacken, aber du spendest das dem Landesverband, nicht dem Landesvorstand, oder, Sami? Ich spende das dem Landesverband. Eigentlich spende ich es an, ich könnte es auch direkt an Andreas überweisen, aber es ist egal. Könntest du mir auch ein paar hunderttausend Euro spenden? Ja, von 248 Euro Rente. Wie hättest du es denn gerne? In kleinen Scheinen? In kleinen Scheinen nicht registriert. Okay. Ihr macht Sachen. Andreas, du bist jetzt aber hochgehüpft. Ja, weil ich möchte eigentlich schon fragen, ob ihr über meinen ergänzenden Antrag noch abstimmen möchtet. Joa. Ich sage nein. Nicht, weil ich den Antrag doof finde, den finde ich sogar den finde ich sogar sehr charmant. Aber wir haben in den letzten Monaten gelernt, dass ad hoc eingebrachte Anträge und die darauf gefallenen Entschlüsse schon mal doof waren. Ich würde präferieren, das im Umlauf, damit es schnell geht, zu beschließen. Ja, den Gang würde ich auch lieber gehen. Nochmal, theoretisch brauchen wir das gar nicht, weil wir 100 Euro beschlossen haben. Wenn es zweckgebundene Spenden für diese Aktion gibt, dann kommen die automatisch dazu. Obendrauf? Ja, ne, klar. Ja, dann. Super, denn dann brauchen wir es ja nicht machen. Dann läuft das ja quasi genauso. Also das heißt, 100 Euro sind definitiv schon mal sicher. Die 100 Euro von Andreas, die dann noch oben drauf kommen, sozusagen, die sind ja dann, wenn sie reingekommen sind, sind sie dann auch freigegeben. Plus die 30 Euro von Sami. Wenn sie kommen, sind sie dann auch dabei. Dann sehe ich jetzt schon für die Aktion Care-Paket, ist jetzt schon 230 Euro zusammengekommen, wenn ich jetzt richtig gesehen habe. Ja, es sei denn, Andreas hätte da drauf geschrieben, Übernahme der Kosten des Beschlusses für den LAFO als Aufwandsersatz oder so. Aber das wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, deswegen lassen wir das lieber. Also zwischen 130, sag ich mal, im schlimmsten Falle sind 100 Euro da, im besten Falle 230. Der eine oder andere sagt bestenfalls. Ich danke nochmal recht herzlich. Super geil. Vielen, vielen Dank. Ja, dein Wortspiel wollte ich jetzt nicht dazu packen, aber mit Absicht umran. So sind wir zu dir bestenfalls, ne? So, ja, dann kommen wir dann zum Umlaufbeschluss, obwohl ich sehe gerade, wir können jetzt auch in unserer Mitte jetzt auch den Michel begrüßen. Hallo Michel. Bitte? Ja, Tag Post. Noch nicht so richtig technisch am Damm, aber ja. Ja, wunderbar. Wir sind dann jetzt beim Punkt der Umlaufbeschlüsse. Die waren bisher vorher mal gelesen, da dieses Mal jetzt aber nur zwei Anträge sind, die ich sehe, mache ich das mal eben flott selbst. Und zwar im Umlaufbeschlossen haben wir Antrag 275579, einen Mitgliedsantrag für ein Mitglied. Dieses wurde mit einer Enthaltung positiv angenommen. Dann gibt es einmal den wieder einen Mitgliedsantrag mit der Nummer 282512. Auch dieses ist positiv angenommen worden. Das wäre es dann in den Punkten Umlaufbeschlüssen, wie ich sehe. Ja, dann kommen wir dann zum Punkt Sonstiges. Hier einmal eingetragen ist ein Punkt, ich glaube, von Basti. Kann das sein? Ist das deins? Ja. Ja, bitte. Möchtest du irgendwas dazu sagen? Ich wurde von Manuela angesprochen, wie auch im Zuhörerraum war gerade noch, dass wir irgendwas gegen das Polizeigesetz machen. Vielleicht, sie ist im Sprechenraum. Bitte, magst du was zu sagen? Ja, hi. So, am 21. war ja die große Demo in München mit überwältigenden 40.000, die auf die Straße gegangen sind gegen das Polizeiaufgabengesetz in Bayern. Im April gab es in NRW wegen des hiesigen neuen Polizeigesetzes schon mal eine Demo in Düsseldorf. Und ich denke, es ist Kernthema, weil Grundrechte. Und ich denke, wir sollten das am Kochen halten, denn die CDU/CSU will solche Gesetze in allen Bundesländern durchprügeln. Aber das schaffen wir nicht alleine, sondern wir sollten uns da Unterstützung von allen möglichen anderen Organisationen holen, Parteien, Jugendorganisationen, Hochschulorganisationen, NGOs wie Digital Courage, Freiheit statt Angst etc. etc. Ich muss jetzt gerade mal hier einen Link kopieren, den schmeiße ich. Ups, also nicht. In Bayern haben sie es vorgemacht. Kleinen Moment, ich gebe euch mal gerade den Link als Message. So, der Kreisverband München hat sich da an die Spitze gestellt und jede Menge andere Organisationen mit ins Boot geholt. Finanziell lief es über die Digital Courage in Bayern, um die Demo zu finanzieren. Und ich denke, hier in NRW sollten wir es ähnlich machen. Wir sammeln hier in Köln jetzt schon Ideen, welche Orgas allgemein interessiert sein könnten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir da, wenn wir auch sowas aufziehen, halt eine regelrechte No-Polizeigesetz-Orga, die sich darum kümmert und die dieses Thema groß hält. Denn das darf nicht untergehen. Ja, danke, Manuela. Aber tatsächlich, ja, das Thema hatte ich auch noch mit auf dem Schirm gehabt. Deswegen hatte ich auch, wenn es Basti jetzt nicht eingetragen hätte, hätte ich das noch mit hier unter Punkt Sonstiges mit reingebracht. Danke für deine Initiative da mit drin. Ich habe auch noch die Vako im Sprechenraum. Ich schätze mal auch zu dem Thema. Bitte. Ja, danke. Ich hatte das auch schon in den Pet-Chat geschrieben, dass ich da heute ein paar Infos für euch habe. Es hat sich im Großraum Düsseldorf eine Gruppe von Aktivisten bereits mehrfach getroffen, um letztendlich eine Großdemo zu planen, die im Juli stattfinden soll. Ich weiß nicht, ob euch auf Twitter schon diese Pics aufgefallen sind mit NoPolGNRW, die in den letzten Tagen verschickt worden sind. Das geht auf diese Initiative zurück. Diese Aktivisten werden morgen eine Pressemitteilung verschicken. Sie haben auch in der Pressemitteilung ganz bewusst, sprechen sie nur von einem breiten Bündnis von Parteien, Gewerkschaften, Juristen, Aktivisten und so weiter. Noch keine Namen genannt, weil sie befürchten, dass es sonst andere abschrecken könnte. Also sie wollen das Bündnis möglichst breit haben und haben da jetzt noch nicht geschrieben, wer jetzt da großartig hintersteht. Es gibt ein nächstes Orga-Treffen am 3. Juni in Düsseldorf im Zack. Ich poste das gleich auch noch alles ins Protokoll rein. Da werde ich persönlich auch hingehen. Es gibt eine Mailingliste, da bin ich auch mit dabei, zusammen auch mit dem Frank Herrmann, der auch bei den ersten Treffen schon dabei war. Eins war in Köln letzte Woche und eins war davor schon mal in Düsseldorf. Auf diese Gruppe geht auch die Kundgebung zurück, die Manuela ansprach im April vor dem Landtag mit Padelun als Redner. Wie gesagt, morgen geht diese Pressemitteilung raus und danach wird halt eben wird dieses Bündnis Unterstützer suchen. Ich poste jetzt mal eben den Aufruf rein, den es dann zu unterstützen gelten würde. Moment. Ich stelle mir jetzt eine Wartemusik vor. Ne? Zeile 210. Die Website ist noch nicht so ganz fertig und ist alles noch nicht so richtig toll, aber es ist zumindest schon mal was da. Und ja, die Frage wäre halt jetzt, wie wir da weiter vorgehen. Ich denke mal, es macht am meisten Sinn, sich dann diesem Bündnis anzuschließen, mit diesem Bündnis Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, auf der Website sind auch die Kontakte angegeben, wenn man jetzt zum Beispiel da auch selber auf die Mailingliste mit möchte. Es wäre auch wünschenswert, wenn es neben einer Großdemo, die am 7. Juli geplant wird, was leider jetzt schon öffentlich ist mit dem 7. Juli. Ich glaube, die Demo ist noch nicht angemeldet, deswegen darf man eigentlich noch gar nicht offiziell dafür werben. Da gibt es ja diese 48-Stunden-Frist. Aber es wird wohl auf den 7. Juli hinauslaufen in Düsseldorf. Kleinere Aktionen im Vorfeld, wie es ja in Bayern auch gelaufen ist, sind natürlich gerne gesehen. Und wenn die Piraten vor Ort in Köln, in Münster, in Dortmund, sonst wo irgendwas Kleineres dann auf die Beine gestellt kriegen vor der Großdemo, wäre das natürlich very welcome. Ich habe euch übrigens gerade noch an den Vorstand einen Link zu unserer Trello-Karte geschickt, wo wir schon mal Ideen sammeln, welche Organisationen alle vermutlich Interesse haben, an so einem Bündnis auch teilzunehmen. Ich sehe jetzt auf der Webseite, die Marco gepostet hat, noch nicht unbedingt Mitglieder des Bündnisses, aber ich würde sagen, richtig, wenn das schon eines gibt, ja, bitte, gehen wir mit rein. Darf ich da noch mal kurz was zu sagen? Ja, bitte, bitte. Also wie ich gerade schon sagte, ganz bewusst wird auch in der Pressemitteilung darauf verzichtet, zu sagen, wir, das Bündnis, sind Attac, was weiß ich, Solid und wer da jetzt momentan alles mal die Initiativen ergriffen hat, da wird erstmal bewusst darauf verzichtet, damit später ein breiteres Bündnis als ein rein linkes Bündnis möglich ist, wenn ich das richtig verstanden habe, so der Mailingliste. Ja, das klingt ja schon mal nach einer Menge Sachen, die schon gemacht werden. Ist ja schon mal sehr toll. Vor allem auch sehr gut, dass da jetzt schon eine Menge Leute sich da schon Mühe machen und auch mal was genauer suchen. Ich habe noch den Einwand bekommen, den habe ich aber jetzt bei Info gekriegt, dass vielleicht noch, wie nennt man das, auch pragmatisch mal das Polizeigesetz NRW nochmal rangegangen werden sollte und nochmal nachgeschaut werden sollte, was man denn daraus Positives denn daraus ziehen sollte. Ich persönlich bin eigentlich absoluter Gegner dieses Gesetzes, obwohl ich lustigerweise tatsächlich es nicht in der kompletten Gänze kenne und mir schon denken kann, das wird nicht gut ausgehen. Nur die Frage ist, was man da, ob es da, wie nenne ich das jetzt? Komme ich jetzt gerade nicht drauf. sehen wir noch, ich komme jetzt gerade nicht. Vaku, vielleicht rettest du mich. Ja, also wir haben ja schon eine Pressemitteilung verschickt, im April, glaube ich, mit Zitaten von Michael und Frank Herrmann. In dem Text, den der Frank Herrmann uns geschickt hat, ist noch sehr viel drin gewesen, was wir alles gar nicht für die PM benutzt haben. Das können wir also sehr schön jetzt auch irgendwie damit verbinden, dass wir da nochmal einen Blogbeitrag machen und für dieses Bündnis werben. Aber erstmal müssen wir das Bündnis natürlich dann offiziell unterstützen. Eine Ergänzung auch noch von mir. Jetzt gerade macht der C4, der Chaos Computer Club Cologne, eine Informationsveranstaltung zu dem neuen Polizeigesetz NRW in Ehrenfeld. Und zwei von unserem Vorstand hier in Köln sind dort vor Ort anwesend und hören sich das an. Das ist super, weil das Bündnistreffen in Köln war auch genau da im C4 letzte Woche gewesen. Dann haben die das jetzt aufgegriffen und machen da auch schon selbstständig weiter. Ja, super. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie wir jetzt weiter vorgehen sollten oder machen sollten. Weiß nicht, hat da jemand sonst eine Idee? Klingt gerade nicht so. Ja, so eine Unterstützung des Bündnisses würde ich persönlich befürworten. Ich denke mal, das sieht bei meinen Forschungskollegen nicht anders aus. Ich würde gerne einfach mal rumfragen. Möchte jemand nicht oder doch mit dazu? Also ich würde euch auch einen offiziellen Antrag reinschicken und der Frank hätte das auch schon gemacht, aber wir wollten halt diese Pressemitteilung des Bündnisses auch erstmal abwarten, die halt eben neutral rausgeht und dann, wie gesagt, kriegt ihr einen Antrag, dass ihr das unterstützt oder auch nicht, müsst ihr halt abstimmen und dann können wir da auch offiziell als Piratenpartei in diesem Bündnis mit vertreten sein. Da werden ja dann noch Flyer gedruckt und Plakate und alles Mögliche. Und dann kommt natürlich mit Sicherheit auch noch ein Finanzantrag. Natürlich. würde ich ganz klar sagen, würde ich auch darauf warten, bis das jetzt dann kommt. Also ich denke mal, das dürfte dann in der nächsten Sitzung schon bereit liegen oder zumindest einigermaßen vorbereitet sein, dass wir da auf alle Fälle nochmal etwas Genaueres dazu hören. Dann würde ich also auch, wenn es keine weiteren Meldungen, ich weiß nicht, Manuela, wollt ihr noch irgendwas dazu sagen, oder? Nee, sonst habe ich nichts. Danke. Okay, ja, dann will ich auch den Punkt jetzt noch abschließen. Zum Thema Sonstiges hätte ich persönlich immer was. Das kommt jetzt gerade mit eintragen. Und zwar ist ja gerade oben schon mal die Pico NRW angesprochen worden. Da wäre nochmal auch eine Frage, die ich auch persönlich direkt nochmal bekommen hatte. Und zwar bezüglich eines Konzeptes. Frank, du hattest mich darauf angesprochen, ihr seht euch gerade im Zuhörerraum. Du hattest da die Ideen dahinter gehabt. Kannst dich dazu äußern? Geht das? Ja, danke. Dann gebe ich auch direkt das Wort. Bitte. Nein, es ging darum, dass wir das ja eben auch schon hatten, dass die Mitgliedsbeiträge jetzt eingezogen werden sollen, es ein neues Konzept geben sollte, beziehungsweise man sich Gedanken machen wollte. Wir haben alle noch nichts davon gehört. Ihr habt damals die Pico NRW als die kommunalpolitische Vereinigung für NRW beschlossen. Und ich hatte dich nur gefragt, ob ihr Informationen darüber habt, wie das neue Konzept aussieht. Ob man das nicht sogar noch erweitern könnte. Das war ja mal eine Idee von kommunalpolitischen auf den gesamten Bund. Und wer eigentlich zuständig ist für die Betreuung, ich sag jetzt mal, der Pico innerhalb des Vorstandes, da ja jetzt es keine Fraktion mehr gibt. Danke nochmal, dass du jetzt eingesprungen bist. Bernd, du hast eine Wortmeldung, bitte. Ja, Frank, vielen Dank für deine Fragen, von denen ich auch nur einen Teil beantworten kann. Da ich Gründungsmitglied damals der Pico war, also immer noch bin eigentlich, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich da jetzt mal den Kontakt aufnehmen werde. Ich bin mit dem Wolf Roth im Ende letzten Jahres so verblieben, dass die Pico das Ganze jetzt erstmal so ein bisschen runterfährt, was sie vorher gemacht haben. Und dass er gesagt hat, dass die Pico gemeinsam mit dem Landesvorstand sich Sachen überlegt, sich eine Strategie überlegt, sich auch Aktionen oder auch Veranstaltungen überlegt, die man auch mit finanzieller Hilfe der Pico mindestens bis zur Kommunalwahl dann gemeinsam durchführen kann. Was da jetzt neuer Stand ist, in der Tat haben wir seitens des Vorstands den gegenseitigen Austausch in letzter Zeit nicht mehr so intensiv betrieben. Das müssen wir tatsächlich nachholen. Ich würde mir das auch auf die Fahne schreiben, wie gesagt, aus den oben genannten Gründen. Die Pico erweitern auf Bundesebene oder was auch immer was. Ich glaube, diese Frage stellt sich im Augenblick wirklich nicht. Ja. Frank, deine Frage dann beantwortet oder? Nö, eigentlich jetzt so gesehen nicht. Also du kannst dem Wolf sagen, da er ja nur einfach eine Mail geschickt hat, übrigens, wir haben ein Konzept und deswegen buchen wir jetzt wieder was ab, dass die meisten einfach sagen, wir würden gerne das Konzept vorher sehen, bevor wir wieder Geld in ein System packen, was ja nicht arbeitet. Ja, das ist schon klar, das ist angekommen. Also es geht um eine umfassende Berichterstattung. Möglicherweise halte ich es da auch für angezeigt, den Wolf oder meinetwegen auch den Andreas Benoit mal einzuladen hier in eine Bundesvorstandssitzung, ähnlich wie das mit dem KV Bonn ja passieren soll. So Kommunikation über Dritte oder um die Ecken ist immer ein bisschen verlustbehaftet, ist auch nicht zielführend. Von daher denke ich, ist am vernünftigsten, wir laden die Pico mal ein, hier über ihre weiteren Ideen und Strategien und so weiter mal zu referieren. Was hältst du davon? Natürlich, selbstverständlich auch mit der Möglichkeit, Fragen, Zwischenfragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Ja gut, könnt ihr ja gerne machen. Also das heißt, du bist vorstandsmäßig nach Geschäftsordnung für die Pico zuständig. Nein, bin ich nicht. Ich habe gerade schon zweimal gesagt, ich würde es gerne jetzt an mich ziehen. Wenn mich der restliche Vorstand dazu ermächtigt, dann würde ich das machen. Wenn sich ein anderer dazu berufener fühlt, der, sagen wir mal, hierarchisch höher steht, dann ist es selbstverständlich dessen Vorrecht. Verstehe? Ja, dann können die anderen ja abstimmen. Ja, also ich würde auch einfach mal sagen, dass wir jetzt tatsächlich für die nächste Sitzung auch nochmal die Pico einladen, beziehungsweise Vertreter dazu. Ja, Bernd, tatsächlich, du bist nicht direkt dazu beauftragt worden von uns oder beziehungsweise geschäftsordnungsmäßig dazu derjenige, der es machen muss. Wenn du es aber machen möchtest, gerne. Ich habe da weniger Kontakt zu, daher halte ich jetzt auch nichts dagegen. Also, ne? Ich weiß nicht, wie es die anderen auch, wie es meine Kollegen hier sehen. Nein, soll der Bernd natürlich gerne tun, auch wenn der Wolf gerade im Urlaub ist, wie ich eben hörte. Was wir eigentlich hier nicht sagen sollten. Die Pico ist nicht gleich Wolf. Ja, ich denke mal, dass wir aber für die nächsten, also für die nächste oder übernächste Sitzung zumindest mal Vertreter der Pico NRW dann hier auch mit einladen können und dass da auch ein Gespräch stattfinden kann. Ich denke mal, das dürfte auch im Interesse aller sein. Ansonsten, wenn ich das noch kurz anmerken darf, ansonsten herrscht natürlich auch bei uns im Vorstand das System Ober sticht unter, ja. Und wenn jemand da ältere Rechte hat oder irgendwie das machen möchte, dann ist natürlich auch geht das natürlich vor, ist ja klar. Ja, klar. Bestenfalls, du bist wieder in den Sprechraum gekommen. Bitte. Da muss ich ja den Stumm. Der Bernd sagte, der Wolf ist nicht die Pico. Gut. Wer ist denn die Pico? Im Vorstand sind, soweit ich weiß, der Wolf, der Andreas Benoit und der Dodi, ne? Ist das jetzt ein Drei-Personen-Verein? Also es ist eine Stiftung, ne? Vorstand. Es gibt natürlich mehr Mitglieder. Es ist nicht böse gemeint, es ist jetzt wirklich aufklärend gemeint. Ganz ernsthaft. Also es gibt einen Vorstand und es gibt Mitglieder und also weil. Ich weiß gar nicht, ist die Struktur so, für mich ist die relativ unbekannt. Also ich weiß halt nur ein paar Fetzen. Gut, von daher halte ich das für wirklich zielführender, wenn wir hier nicht darüber rumspekulieren. Ich bin auch nicht der Spokesman der Pico, der jetzt irgendwie die Interessen der Pico hier vertritt. Es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, einen Drei-Mann-Vorstand. Ich habe jetzt die Seite nicht aufgerufen, das ist sicherlich auch auf der Webseite hinterlegt. Ich weiß in etwa die Anzahl der Mitglieder, ich glaube, aus der Mitte letzten Jahres. Ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist. Ich möchte an dieser Stelle da auch nicht drüber rumspekulieren. Ich halte das dann für wesentlich sinnvoller und zielführender, Kollegen der Pico einzuladen, dass die mal über die weiteren Konzepte, Ideen und Vorgehensweisen, Ziele referieren und dann sind wir alle schlauer. Ja, wäre auch mein Vorschlag. Ich würde jetzt auch für eine der nächsten Sitzungen dann halt die Pico damit einladen, dass da halt auch genau solche Fragen auch dann beantwortet werden können. Andreas, du bist auch nochmal in Sprechraum gekommen, bitte. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zurückgehend auf den letzten Bundesvorstandssitzung, auf die letzte Bundesvorstandssitzung. Ihr hattet ja schon euch geäußert. Michelle kam jetzt später. Ich würde gern von Michelle noch mal so ein bisschen mit einer Woche dazwischen noch mal hören, wie seine Gedanken dazu sind, zu dem, was da bezüglich der Anträge gelaufen ist mit Presse. Ja, Andreas, ich würde gerne kurz das mit der Pico jetzt kurz abschließen, dann können wir jetzt sofort darauf zurück eingehen. Ich hoffe, du hast jetzt da mit jetzt gegen. Gerne. Also ich dachte, die Pico wäre vorbei, sonst hätte ich das noch nicht gesagt. Ja, ansonsten, wenn wir es jetzt sehen, also ich würde es jetzt auch gerne dann eben auch offiziell abschließen, einfach mal sagen, okay, wir laden einfach mal für das nächste Mal, ich denke mal, dafür brauchen wir auch keinen Beschluss hier. Du hast es gerade angesprochen, mal auf letzte Sitzung. Frank, hast du noch was zur Pico? Oder? Ich habe gleich nur was unter Sonstiges. Ah, okay, danke. Würde ich sagen, Michelle, magst du was dazu sagen? Dann haben wir das auch einfach durch. Jetzt bist du stumm. Ja, sorry. Ich habe nachgelesen, was ihr so gesagt habt, zumindest das, was im Protokoll steht. Ich halte es nicht für erfolgreich. Das habe ich auch in der Vorstandssprechstunde letzte Woche schon gesagt. Ich glaube, dass das dumm war, diese Entscheidung so zu diskutieren. Ich glaube, dass es eine schlechte Entscheidung war, am Ende festzulegen, dass man über einen Teil plötzlich nicht öffentlich reden wollte. Und, glaube ich, das Beste, was hätte passieren können, die Diskussion in der Vorstandssprechstunde gewesen wäre. Jetzt kann man sagen, ja, die Diskussion gab es aber auf 100 anderen Kanälen schon 10-mal vorher und außerdem sollen die alle in die Redaktionssitzung kommen, bla bla bla. Wir wissen, dass das wochenlang nicht funktioniert hat. Ich habe ja auch einen Teil der Anträge zurückgezogen, weil sie den Teil Aufgaben neu verteilen. Weil er mit dem scheinheiligen Argument, dass da geht es um persönliche Daten, plötzlich nicht öffentlich besprochen werden sollte. Also für mich war es alles ein Schuss in den Ofen. Das wurde jetzt halt nochmal angesprochen, aber eben nicht. Ja, das wurde eben nicht so diskutiert, wie man es hätte diskutieren müssen. Und ich habe auch keine Fehlerkultur gesehen. Keine Einsicht, wenn das die Art ist, wie Politik gemacht wird im Bundesvorstand, dann gute Nacht. Und jetzt ist, was in der letzten Woche passiert ist, zeigt ja wieder, dass da einfach keine Einsicht ist, dass man in der Form nicht mit den Mitgliedern der Partei, in dieser Partei und mit dieser Partei umgehen darf. Ich ja, bin, was das angeht, sehr enttäuscht. Und am meisten hat mich eigentlich enttäuscht, dass es einen Vorschlag ja noch zusätzlich gab, der sich nach unserem Beschluss dann entwickelt hatte, nämlich von der Versammlungsleitung, die gesagt hat, naja, dann nehmt wenigstens den Punkt mit auf die Tagesordnung, die ihr verschickt. Dann sind wir auf der sicheren Seite, wenn tatsächlich irgendwas nochmal eskalieren sollte, tralala. Und selbst da, es wurde dann abgebügelt mit dem Argument, ja, es gibt ja noch keinen Antrag, also müssen wir es auch nicht auf den auf die Tagesordnung nehmen. Es ist, ich sehe null Einsichtsfähigkeit und ich glaube, das Thema nicht zu behandeln, ist extrem schädlich. Oder nein, ich sag mal so, wie dieses Thema behandelt wird oder eben auch nicht behandelt wird, ist extrem schädlich für diese Partei. Weil kann man tausendmal sagen, ja, ich mache das mit der Politik, es interessiert mich nicht, was da passiert. Am Ende bindet es Kräfte, bindet es Diskussionen, die an anderer Stelle tausendmal besser eingesetzt werden, nur weil da jemand mit dem Kopf durch die Wand will und alle anderen machen Vogelstrauß. Danke. Ja, wunderbar. Jemand noch Fragen an Michelle dazu? Oder bevor ich jetzt den Andreas mal dran, Frank nochmal dran nehme, den neuen Punkt. Danke. Dann danke Michelle nochmal, dass du es ja doch eingesetzt hast. Gerade kam auch schon Dank an dich, da warst du noch nicht da gewesen. Den gebe ich jetzt gerne nochmal weiter. Entsprechend haben wir noch den Frank nochmal zu einem neuen Thema, bitte. Ja, altes Thema, schlechte Umsetzung. Am 26.04. habt ihr einen Beschluss gefasst bezüglich Umgehen mit den Umstellungen der Webseiten. Ich habe letzte Woche auch schon mal mit dem Michel kurz in der Sprechstunde darüber gesprochen, wie schleppend das eigentlich angelaufen ist. Da ihr von denen, was damals beschlossen worden ist, ja nichts umgesetzt habt, weder das Anschreiben noch die E-Mail, noch dass der DSB die zweite Mail verschickt hat. Ich würde gerne wissen, nachdem die meisten Seiten jetzt eben nicht umgestellt worden sind, weil wir immer noch keinen Zugang zur IT des Landes haben, wie der Landesvorstand ab morgen jetzt vorgeht, beziehungsweise wie die Reaktion beziehungsweise das Handeln des Vorstandes jetzt bezüglich Umsetzung DSGVO in der Piratenpartei NRW ist. Ja, also ich habe jetzt keine Antwort zu. Bitte, hat jemand meiner Kollegen jetzt da noch was? Ja, ich kann auch dazu was sagen. Der Stand ist immer noch der gleiche wie letzte Woche, Frank. Du kannst also auch noch 100-mal fragen. Es wird sich nichts daran ändern, dass wir nichts tun können, weil wir die personellen Ressourcen nicht haben. Es ist zum Beispiel die E-Mail-Adresse angefragt worden, mehrfach. Es ist im Moment anscheinend nicht möglich, eine solche E-Mail-Adresse einzurichten für diejenigen, die das können. AG Technik, keine Ahnung, wer das kann. Ja, ich habe das da reingegeben, mehrfach, es versandet, es passiert einfach nichts. Das halte ich auch nicht den Leuten vor, die da sind. Die haben 100 andere Sachen zu tun, zur Not was Privates, was immer vorgeht. Es ist einfach so, dass die Ressourcen nicht da sind. Und da können wir uns auf den Kopf stellen und da kannst du dir das als persönlichen Angriff, sage ich auch ganz ehrlich, wenn du hier sagst, ihr habt es nicht geschafft, irgendwas umzusetzen. Ja, ist schön. Von mir aus kannst du eine E-Mail-Adresse haben. Die ist dann leider nur auf meinem Server. Die möchtest du nicht. Es ist alles, was in unserer Macht stand, was unseren Blog angeht, was unsere Webseiten angeht, wo wir Zugriff drauf hatten, teilweise auch Seiten von VKVs oder KVs, haben wir umgestellt und haben wir aktualisiert und die sind alle auf dem Stand, auf dem sie sein sollen. Die Rundfrage des DSB, des Datenschutzbeauftragten, ist rausgegangen. Die Rückmeldung war sehr schleppend. Die meisten scheinen der Meinung zu sein, sie können es selber. Ich habe insgesamt 4 Anrufe gehabt von Leuten, die gefragt haben, was müssen wir denn jetzt tun? Gibt es irgendwo ein How-To? Den ich gesagt habe, nein, das gibt es nicht. Die wollten vor allen Dingen, also waren 2 aus anderen Landesverbänden, also das Thema beschäftigt ja nicht nur uns. Es gibt keine einheitliche Lösung und wir können nicht für alle anderen diese Lösung bieten. Wir konnten sie nur für uns umsetzen und das haben wir getan. Und es liegt nicht in unserer Macht, egal was wir auch immer tun, ein solches Schreiben von uns aus zu versenden oder eine solche E-Mail-Adresse von uns aus einzurichten, weil wir diese Zugänge einfach nicht haben. Jetzt kann man den Landesverband aufgrund dieser Tatsache auf den Kopf stellen und sagen, jetzt müssen aber alle Zugänge her und der Vorstand muss auf das alles selber zugreifen können. Ich habe technisch überhaupt gar keine Ahnung, wie der Scheiß funktioniert, bin ich auch ganz ehrlich und will ich auch gar nicht wissen. Dafür gibt es Leute, die sich freiwillig damit beschäftigen und dann müssen wir uns wirklich darum kümmern, dass wir die Basics, es läuft gerade wieder zu anzünden und neu aufbauen, aber es tut mir leid, es ist nun mal so, da müssen wir uns darum kümmern, dass diese Basics wieder gewährleistet sind. Dann müssen wir viele Sachen einfach offline nehmen und Dienste einstellen, wenn es nicht möglich ist, das alles zu warten. Aber in der aktuellen Situation, Umsetzung DSGVO, haben wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen, versucht, deinem Antrag gerecht zu werden. Und es hat nur insoweit geklappt, als dass es 3-4 Kreisverbände entsprechende Änderungen gemacht haben und wir es für, ich glaube, 2 oder 3 VKVs gemacht haben und der Rest ist halt einfach, wie er ist. Michel, danke für die Worte. Ich wollte wissen, was wir jetzt unternehmen. So, das Mail von Artgerecht hat jeder vorliegen. Da war der Stichtag sogar der 20.05. Dort wurde auch gesagt, dass wir rechtlich vorgehen, beziehungsweise, dass wir entsprechende Maßnahmen einleiten wollen. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass der Stand katastrophal ist. Morgen oder in ein paar Stunden gilt diese DSGVO. Und wir müssen, und da müsst ihr entscheiden, das kann nicht ich entscheiden, jetzt beschließen, ob die Maßnahmen, nämlich an die Service Provider ranzugehen und zu sagen, vom Netz nehmen, und weil wir das Recht haben. Oder aber ihr sagt, uns total egal. Ja, dann gehen wir das Risiko ein und lassen die Seiten so im Netz stehen, wie sie tatsächlich sind. Aber wir müssen, oder ihr müsst da was zu entscheiden, weil ansonsten weiß ich nicht, wie das rechtlich aussieht. Dafür bin ich kein Rechtsanwalt. Und ich kann nur noch mal wiederholen, wir haben das Recht, die Seiten vom Netz zu nehmen, eben nicht. Das haben die jeweiligen Kreisverbände, die eigenständige Organisationen sind und wo wir keine Weisungsbefugnis haben oder Durchgriffsrecht haben. Solange es da Vorstände gibt und solange die ordentlich funktionieren laut ihrer Satzung. Ja, du hast eine Meldung, bitte. Ja, vielen Dank. Also Frank, wir baten dich auch bei der Beauftragung für dieses, für diese Aufgabe bei den entsprechenden Vorstandssitzungen dann nochmal Bericht zu erstatten. Das ist, glaube ich, auch nicht passiert. So wie ich das raushöre, hast du wohl vorwiegend mit Michelle da irgendwie, keine Ahnung, per Mail oder was auch immer, zumindest mal in der Zweierkommunikation irgendwas gemacht. Was mich mal interessieren würde, ich will es jetzt auch keinem vorwerfen und ich werfe auch keine AG Technik oder sonst irgendwas vor. Für mich ist Fakt, dass ab morgen diese neue Datenschutzgrundverordnung gilt. Die Frage, du sagst jetzt, der Stand ist katastrophal. So, und die Frage ist, was müssen wir, was können wir tun? Ich bin nicht bereit und ich bin auch nicht gewillt, hier als Vorstand irgendwelche Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die wir hätten abstellen können, die wir möglicherweise hätten abstellen müssen. Ja, zur Not muss man dann eben jetzt, wie immer bei Piraten, ja, 5 vor 12 oder 3 Minuten vor 12, muss man dann halt eben jetzt tätig werden. Machst du das auch eine Meldung, bitte? Ja, vielen Dank, Elda. Vieles von dem, was der Michel sagt, möchte ich sondern stark unterstreichen. Bernd, deine Meldung hinsichtlich Frank und seiner Berichtspflicht, die kann er natürlich schlecht erfüllen, wenn er keinen Fortgang sieht. Frank hat meines Wissens nicht nur Zweiergespräche mit Michel geführt, sondern auch versucht, andere Leute zu erreichen. Er hat mit mir einige Male gesprochen, um zu versuchen, im Sinne des beschlossenen Antrages vorwärts zu kommen. Wer die Ausführung von Michel noch im Kopf hat, weiß, woran es liegt, dass wir kein Fortkommen hatten. Ja, es ist ein Trauerspiel, dass wir, die Piraten NRW, wir, die IT-Partei, an der Stelle nicht ganz weit vorne sind. Aber, lieber Frank, das weißt du selber und das spreche ich jetzt mal hier in die Runde. Wir sind nicht die Einzigen und ich würde sagen, wir sind da in bester Gesellschaft, in Anführungszeichen. Das ist jetzt auch nicht ironisch gemeint. Nichtsdestotrotz ist die rechtliche Situation, wie Michel sie gesagt hat, eigenständige Kreisverbände und Ähnliches müssen sich selber kümmern. Handreichungen hat es zumindest über die NRW-Liste gegeben und in informellen Gesprächen, weil auch ich natürlich angerufen worden bin und versucht habe zu helfen. Und die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Deshalb sollten wir nicht sagen, ja, morgen knallt es. Und wir sollten auch nicht sagen, jetzt ist die Frist um, dass wir was hätten tun können. Nein, wir müssen dranbleiben. Aber wie Michelle sagt, wir unterliegen da diversen Hemmnissen. Und da wäre jetzt mal meiner Meinung nach der Ansatz zu suchen, wie wir da gegebenenfalls für den einen oder anderen Aspekt kurzfristig weiterkommen können. Also nicht anzünden und klatscht, sondern die Frage ist auch noch Zugang oder nicht. Und du hast ja deine Hilfe angeboten, Frank. Die Sachkompetenz hast du auch deutlich in den Raum gestellt und so wie ich das mitbekommen habe, ist sie auch gegeben. Also das müssen jetzt die nächsten Schritte werden. Also nicht ärgern, morgen knallt es. Und nicht ärgern, wir haben es bis heute nicht geschafft. Darüber dürfen wir uns alle ärgern, aber das kann jetzt nicht die Diskussion bestimmen. Wir müssen gucken, dass wir vorankommen und die Dinge, die wir noch nicht gemacht haben, nachholen in der Hoffnung und so weiter. Da ist uns keiner da, dass da niemand politisches Kapital draus schlägt und Ähnliches. Ja, danke nochmal. Also was ich jetzt auch raushöre, ist natürlich der große Personalmangel in der AG Technik, wo ich auch gerne jetzt nochmal dazu aufrufe, dass wer sich dazu berufen fühlt, da gerne mitmachen zu können und mitmachen zu wollen, sich auch gerne auch entweder bei uns oder direkt bei der AG Technik melden kann, da halt auch zu mitmachen, rege ich da zu mitmachen an. Aber Bernd, du hast auch noch eine Wortmeldung, bitte. Ja, vielen Dank. Masch, deswegen habe ich auch ganz bewusst nicht zurückgucken wollen und jetzt irgendwem irgendwelche Vorwürfe machen wollen, wer warum was gesagt oder nicht gesagt hat, interessiert mich alles in dem Zusammenhang nicht. Auf der anderen Seite glaube ich auch eben nicht, dass es nachher irgendjemanden interessiert, wenn wir Auflagen nicht erfüllen können, ja, und möglicherweise dazu irgendwelche Forderungen auf uns zukommen können. Auch das ist ja immer noch eine zweite Frage. Aber ich glaube auch eben nicht, dass dann die Entschuldigung, dann greift zu sagen, ja, naja, wir haben intern halt so viel organisatorischen Mangel, dass wir das nicht machen konnten. Ich glaube eher, das wird in der Tat niemanden interessieren. Das heißt also, unsere organisatorischen Mängel, sei es Ressourcenknappheit oder weiß der Teufel, was auch immer, ja, da an Hemmnissen da tatsächlich dann möglicherweise auch davor standen. Das ist erstmal die Sache, die muss sowieso, das abzustellen muss sowieso laufen. Das müssen wir sowieso tun. Ja, auf der anderen Seite müssen wir halt aber auch die gesetzlichen Erfordernisse erfüllen. So. Und so wie ich verstanden habe, gelten die ab morgen. Und die Frage ist dann, tatsächlich können wir in irgendwelche Haftungen genommen werden. Weil, ich sage es nochmal, organisatorische Mängel abzustellen, ist eine der Grundaufgaben des normalen Tagesgeschäfts, ja, eines Vorstands, überall. Masch, bitte. Ja, die WM ist jetzt nur aus einfachem Grunde, dass ich den Bernd nur sehr abgehackt und damit nicht richtig verstehen konnte. Ich weiß nicht, ob euch das allen so ging oder ob ich das Problem habe. Also Bernd, ich habe leider deine Ausführungen nicht folgen können. Hier war er klar und deutlich. Stell einfach mal eine andere Frage, weil, wie gesagt, Ausreden. Erstens, wer hat die Verantwortung für die IT? Und B, wie steht ihr zu euren virtuellen KVs? Weil, so wie ich das raushöre, hat sich ja nie jemand die Liste tatsächlich angetan. Weil wir haben die meisten Probleme bei virtuellen KVs, die irgendwann mal ihre Domains gemacht haben. So, sagt ihr da das Gleiche? Da habt ihr kein Durchgriffsrecht als Landesverband oder... Bitte, hat da jemand... Es wird gerade schwierig mit der Unterstellung, dass wir uns die Liste nicht angeguckt hätten, obwohl wir sie zusammen durchgegangen sind bei der vorletzten Vorstandssitzung, und mit dem Wort Ausreden ist meine Lust darauf zu antworten gerade sehr, sehr gering geworden. Aber egal, ich wiederhole nochmal, was ich vor 2 Wochen gesagt habe. Diese Liste und das Durchgehen dieser Liste führt dazu, dass man sieht, dass viele Leute Domains angemeldet haben und Inhalte unter Domains führen, die sie privat angemeldet und bezahlt haben. Darauf haben wir keinen Zugriff. Nur weil sich jemand dem irgendwas, Piratenpartei Recklinghausen, organisiert, ist das noch lange nicht unsere Domain. Da können wir höchstens dagegen klagen, dass derjenige die Domain benutzt. Viel Glück damit. Aber wir haben kein Durchgriffsrecht auf die Inhalte dieser Domain. Erstens. Zweitens. Es gibt ein paar Domains, dazu müsste ich die Liste hier nochmal aufrufen, wo ich mir meine Notizen reingemacht habe. Ich weiß nicht, wie viel, eine Handvoll. Vielleicht waren es 5. Vielleicht einer mehr, vielleicht 2 weniger. Die haben ihre Domain angemeldet. Ich weiß es zum Beispiel bei Aachen. Die haben die Domain angemeldet als Piratenpartei im Städte, hilf mir eben einer, wie heißt das? In der Städteregion Aachen. Das waren auch nicht wir. Das war auch keine Organisation. Da hat irgendeiner, wer auch immer das war, ist mir auch egal, den Namen Piratenpartei in der Städteregion Aachen da reingeschrieben. Schöner Versuch. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist nicht DSGVO-konform, sage ich ja. Toll. Mahn ab. Interessiert mich nämlich nicht, weil bin nicht ich. Was ich allerdings machen könnte, ist, dass ich sage, okay, ich übernehme die Domain, dann ist da auch der Besitzer nicht mehr Piratenpartei im in der Städteregion Aachen, wer auch immer das ist, sondern dann ist der Domaininhaber Piratenpartei Landesverband Nordrhein-Westfalen und ab dem Moment bin ich dann auch verantwortlich für das, was auf der Seite steht. Das könnte man machen. Man könnte jetzt sagen, ich ziehe alle diese Domains zu uns. Dagegen steht, dass es niemanden gibt in der AG-Technik, der auf eine Anfrage, was können wir denn tun und wie kriegen wir denn Domains, überhaupt eine Antwort liefert. Und das ist das große Problem. Egal, was wir mit virtuellen Kreisverbänden tun, im Grunde genommen bleiben wir erstmal auf einem Schaden sitzen, den wir rein rechtlich nicht zu verantworten haben. Das heißt, ein finanzieller Schaden wird uns nicht entstehen, ein rechtlicher Schaden wird uns nicht entstehen. Was uns entstehen kann, und da habe ich auch ein großes Problem mit, aber da habe ich einfach keine Lösung für, ist dieser Image-Schaden. Guck mal, die Piraten kriegen es mit der DSGVO nicht hin. Aber da wiederhole ich ein letztes Mal, jeder Hinz und Kunz kann eine Piratenpartei bei mir zu Hause.de Domain anmelden, da irgendeinen Scheiß hinpacken, dann kann jeder andere kommen und den verklagen und wenn da Piratenpartei steht und wir nicht eine vernünftige Gegenstrategie haben, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, kann das immer auf uns zurückfallen und wir können nichts dagegen tun. Oh. Also ich habe jetzt da nichts, hat sonst noch werden, Punkt, bitte. Ich weiß jetzt, wie wir jetzt weitergehen, obwohl, Bernd, bitte. Ja, also, vielen Dank. Ich möchte zumindest mal die Gelegenheit nutzen, ja, dem Frank ganz ausdrücklich danken, in meinem Namen und zumindest mal versuchsweise auch im Namen des LAFOs, dass er sich eingesetzt hat, ja, dass er sich auch möglicherweise gegen Gegenwind eingesetzt hat, auf einer in einem Projekt und in einer Aufgabe, die sicherlich nicht einfach ist, die sicherlich auch tatsächlich auch diesen Gegenwind bringt. Das bringen diese gerade alles, was mit Gesetzestexten und so weiter zu tun hat, bringt das nun mal mit sich. Aber ich glaube, es ist schon angezeigt, dass wir uns dann mal bedanken, gerade insbesondere vor der Zeit, wo sich so viele Leute dann auch nicht mehr finden, die was tun. Also zumindest mal danke, Frank, auch wenn das noch nicht bis in die letzte Ecke jetzt geklärt ist. Wir bleiben dran, aber danke für dein Engagement und danke für deinen Einsatz. Damit das nicht falsch verstanden wird, dem schließe ich mich ausdrücklich an. Wird das Engagement und den Einsatz gut? Ein einziges Problem ist, dass auf eine Lösung gedrängt wird, wo es einfach im Moment keine Lösung gibt. Und nur weil man immer fester drängt, wird es halt auch keine Lösung geben. Also erstmal danke für das Dankeschön. Habe ich gerne gemacht, stehe auch weiterhin zur Verfügung. Ich muss aber eins euch korrigieren. Erstens, die Domains, über die wir reden, können wir nichts zu tun hat. Ich verstehe eure Einstellung, weiß aber, dass die Rechte haben, und ich sage jetzt mal, das ist nun mal Piratenpartei, hat die rechtliche Möglichkeit, das geht auch recht schnell, solche Sachen zu übertragen. So, ich habe natürlich gehofft, und wir haben ja zig Seiten umgestellt, also es ist ja nicht so, als dass alle übrig geblieben sind. So, und ja, die Hilfe ist noch da. Ich wollte es euch ja nur bekannt geben, damit, wenn jetzt irgendwas kommt, wir stehen auch weiterhin zur Verfügung für die sich noch melden. Für alle die, und deswegen, es wäre nur schön, dass wir für die Zukunft, weil das haben ja alle IT-Abteilungen, dass wenigstens der Landesvorstand, wenn es nochmal haarig wird, einen Zugriff wenigstens im Rechenzentrum hat. Und das sollte geregelt werden, falls die Leute dann auch noch ausfallen. Also das möchte ich gerne unterstützen. Die Situation hatten wir ja auch. Der Dennis hatte Zugang und Zugriff. Und das sollte als Fallback in jedem Falle wieder eingerichtet werden, genauso wie es jemand geben sollte, der mal die ganzen Verfahren, Techniken und so weiter zusammenfasst. Ich weiß, wir haben alle keine Zeit und ich mache jetzt die Aufgabe obendrauf, die mehr Zeit kostet als das eigentliche Umsetzen. Aber das wäre natürlich ein traumhaftes Ziel, wenn wir da mal auf den Stand kämen, dass jemand mit Sachverstand in eine Aufgabe eintreten könnte, falls die Aufgabe gerade nicht von anderen erfüllt wird. Ja, wäre auch sehr unterstützenswert. Andreas, du bist noch im Sprechenraum gekommen, bitte. Ja, wenn wir mit diesem Thema durch wären, hätte ich noch die Frage, weil unter anderem ich auch den Roni gesehen habe, ob vielleicht der Roni was zur AG Technik sagen kann, wie da der Zustand ist und so weiter. Roni, wenn du magst, bitte. Moment, warte. Also, nee, man hört dich gut. Hört man mich? Ja, dich hört man, ja. Auch wenn leise, aber man hört dich. Ja, irgendwie komisch. Ich habe das vorhin auch schon Papagei gemerkt. Genau. Also zur AG Technik kann ich tatsächlich wenig sagen. Also ich schaue da jetzt seit jüngerer Vergangenheit mal zunehmend wieder in die Konversationen rein. Auch wenn die sehr, sehr spärlich sind. Aber ich denke, dass da Michelle tatsächlich mehr im Bilde ist als ich, was die aktuelle Situation angeht. Naja, du siehst ja, wenn du reinguckst, siehst du ja, dass auf Fragen nicht geantwortet wird. Ja, das Problem kenne ich ja. Es ist einfach, als wenn man in den Wald reinruft und es kommt leider aus dem Wald nichts zurück. Ja, da kommt man natürlich aber leider auch nicht weiter. Die Frage ist, was können wir jetzt da noch tun? Also, beziehungsweise wir kommen jetzt wieder auf dieselbe Frage. Was können wir da jetzt noch weiter machen? Frank, du hast deine Hilfe weiterhin noch angeboten, die ist noch da, deine Liste ist ja weiterhin noch zu sehen, also zumindest die wurde nicht dran gearbeitet wurde, kann ja weiter noch dran gearbeitet werden, auch über deine Liste. Ich sehe auch, also ich habe auch im persönlichen Gespräch mit dir auch schon auch gesagt, dass zum Beispiel im Falle Recklinghausen, der ja gerne jetzt hier ein paar Mal schon genannt wurde, da haben wir auch die Seiten des VKV, beziehungsweise sind ja drei insgesamt, weil es ja schon zwei Städte sind und einmal der Kreis selber nochmal im Multiblock-System mit drin sind. Die sind auch entsprechend der Mail des DSB dann auch so abgeändert worden, dass die dann auch funktionieren. Ich kann mich noch erinnern, dass du einen Einwand noch hattest, Frank, vielleicht kannst du dann gleich noch dazu noch nennen. Und zwar ging es um die Impressum-Seite, also ein Tool, der quasi automatisch das Impressum der jeweiligen VKVs oder der jeweiligen Seiten im Multiblock-System da gleichzeitig direkt aktualisiert hat, wenn da irgendwas verändert wurde. Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch was dazu gesagt werden könnte. Ansonsten, ändert das jetzt noch im Sprechenraum. Vielleicht kannst du mir da was zu sagen, bitte. Dazu nicht. Frage, wenn ihr eine Liste habt mit Seiten, die das betrifft, habt ihr da mit den jeweiligen Admins oder KV-Vorständen, habt ihr die mal angerufen und mal nachgehakt, dass sie zumindest, wenn sie es schon nicht können, die Seite einfach mal vom Netz nehmen, solange bis es geregelt ist, weil das hat keinen Wert, wenn da jetzt ein Haufen Abmahnungen kommen. Ja, ist passiert. Danke. also es ist ja eine Runde mehr rumgegangen. Aber Frank, bitte, vielleicht doch noch mal eine Frage. Also erstens zur Ändertaste. Wir stehen sogar in Kontakt mit denjenigen. Wir kriegen halt nur keinen Zugang, dass wir die Artikel, oder bin ich die Artikel, neue Blocks im Multiblock-System anlegen können. So, da sind wir jetzt seit Wochen dran. So, und zu deiner Anfrage, solange wir nicht den Zugang haben und solange kein Admin des Backend-Bereiches einen weiteren Admin-Zugang einrichtet, können wir auch in dem gesamten WordPress-Blog nichts ändern. Vielleicht ist ja jemand noch hier, der einen Admin-Zugang, weil Ronny ja zum Beispiel da ist, der sich mal einloggt und einfach guckt, ob Admin-Rechte jemand hat im Multi-User-Blog als Admin. Ja, Ronny, bitte. Ja, bevor jetzt hier die Spekulationen weitergehen oder irgendwelche Hoffnungen auf mich gesetzt werden. Damals war ich ja auch Vorstand und Vorsitzender und wir hatten uns bei dem AG Technik-Treffen am 1.4.2017 darauf geeinigt, dass ein Vorsitzender bzw. der Vorstand nicht diese Zugänge so weitreichend bekommt. Es sollte ein Umschlag erstellt werden, wo dann diese Zugänge drin sind, die sollen dem Generalsekretär übergeben werden, dass im Notfall eines Notfalls quasi dieser Umschlag geöffnet werden kann und die Zugänge sichergestellt werden. Das, wie weit das jetzt tatsächlich alles erfolgt ist, also die Zugänge hatte die AG-Technik dann irgendwann alle, also es hat ungefähr einen Monat, zwei, glaube ich, gedauert, dann waren alle Zugänge geändert und auch sichergestellt. Ich hatte keine. Also ich hatte rudimentäre Zugriffe nur zu ganz, ganz wenigen Systemen. Mir fallen jetzt wohl keine ein. Die Zugänge, die ich irgendwann mal haben wollte, um selber Systeme umzuziehen, die bei mir gehostet waren, die habe ich dann leider schon nicht mehr bekommen. Ja, also von daher, ich kann jetzt nicht auf Multiblock-System zugreifen. Ich habe für unseren Blog habe ich Zugriff und solche Sachen. Da kann ich Dinge ändern und machen, auch was den Server angeht. Aber dann war es das auch schon. Joa, das hört sich schon mal was an. Ja, also es hilft uns ja leider auch nicht viel weiter. Ich muss selber drüber nachdenken, was man da noch machen könnte, was man da machen dürfte. Aber man sieht, wir sind schon in verschiedenster Form irgendwo dran. Ronny, du bist noch Oh, Michael, bitte, ich weiß nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob das Entschuldigung, ich weiß nicht, ob das richtig weit nach vorne bringt, aber eins der großen Probleme ist im Moment rauszufinden, nee, ach, das hilft alles nichts ohne AG-Technik. Vergiss es, Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Ich nehme alles zurück. Ja, Roni, bitte, bevor ich gleich mal einen neuen Aufruf an die AG-Technik mache. Ja, also ich kenne die Situation, ja. Wir hatten das ja, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch, Anfang auch des letzten Jahres, es begab sich quasi gerade in den Wahlkampf. Erst hatte ich selber angefangen, Systeme aufzubauen, um dort diese schneller zu administrieren und so weiter. Das hatte uns für manche Sachen ein bisschen den Arsch gerettet, aber nicht für alles. Denn als es dann zu den großen Festplattenausfällen kam, die wir ja auch alle mitbekommen haben, dann standen wir auf einmal dort. Aber da muss man auch wirklich sagen, das sind ja alles keine bösen Menschen, die bei der AG-Technik sind oder noch bei der AG-Technik sind oder damals waren. Die haben sich sehr hilfsbereit noch gezeigt. Ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr viel mit Kümmern zu tun hat. Die Zugänge sind da. Man wird wahrscheinlich ein Real-Life-Treffen machen müssen. Das müssen jetzt nicht alle vom Vorstand machen und auch gar nicht alle mit der AG-Technik. Und einfach sagen, okay, Leute, funktioniert leider so gerade nicht. Wir sind hier in einem Zugzwang. Und bitte gebt uns die Zugänge, weil die sind ja da. Die sind ja auch sichergestellt. Also wie gesagt, das funktioniert mittlerweile. Der Status ist besser geworden, viel, viel besser geworden als zum April 2017, wo noch nicht mal die Zugänge bekannt waren. Die sind mittlerweile alle da. Das ist jetzt, das kann man fast nicht als Ratschlag nehmen, was ich jetzt hier sage, sondern vielleicht nur so, ja, was man probieren könnte. Einfach darauf zugehen, das ist der Arndt, das ist der Pac-Man. Die sind ja ansprechbar und die sind auch sehr hilfsbereit, was das angeht. Ja, bestenfalls, bitte. Ja, also... vielleicht bin ich auch völlig daneben, aber ist das nicht irgendwie so ein zweiteiliges Ding? Also einmal die Außendarstellung über die Homepage und die zweite Geschichte ist eine interne Geschichte. Also nach meinem Empfinden ist beides irgendwie, wie soll ich sagen, also gäbe es vielleicht noch Verbesserungsmöglichkeiten. Also ich kenne mich in dem Thema nicht wirklich aus. Ich habe zwar irgendwie mal so anderthalb bis ein bisschen mehr Jura studiert und habe wirklich das Problem, dass ich drei blöde Homepages gebaut habe und mich mit diesem Problem beschäftigen muss. Und bin auch noch in Vereinen drin und so ein Scheiß. Aber ich weiß nicht. Also ich meine, ich habe selber zwei Jahre gepennt, muss ich auch sagen. Ne? Das ist bei mir auch erst in, nachdem es der Mainstream mir vorgekotzt hat aufgewacht. Aber ich weiß es nicht, ob wir uns das leisten können, das so auf die leichte Schulter zu nehmen. Also ich glaube nicht, dass das irgendjemand hier auf die leichte Schulter nimmt, Andreas. Sorry. Ja, so denke ich auch. Also auf die leichte Schulter nimmt es hier, glaube ich, keiner. Die Frage ist tatsächlich, was wir machen können und nicht nur machen sollten. Dem mal so weit geht das dann schon noch. Also ich habe da jetzt auch nichts weiter hinzuzufügen, bis auch weiterhin nochmal meinen Aufruf nochmal zu wiederholen, dass ganz klar die AG-Technik sicherlich auch noch Personal braucht und nicht nur einfach nur Personal, sondern auch fähiges Personal, die auch was, was reißen können. Ich fühle mich persönlich nicht dazu imstande, also ich fühle mich dazu jetzt persönlich nicht berufen, damit zu machen, sonst hätte ich schon längst getan. Aber gern andere Leute, die das besser können als ich, sollten das dann auch tun. Am besten auch sich wirklich dann direkt bei der AG Technik, bei mir, bei meinen Vorstandskollegen, wo auch immer melden. Aber Hauptsache, also ich denke mal, derjenige, der es kann, der dürfte auch schon wissen, wohin. Ja, ich würde dann auch den Punkt dann noch abschließen, falls sich jetzt noch irgendwer sich jetzt schnellst zu Wort melden möchte. Dann würde ich sagen, Manuela, bitte. Ja, ich habe noch eine ganz andere Frage, hatte ich euch schon geschickt. Kommt einer von euch nach Sömmer da mit einem Auto mit ausreichend großem Kofferraum für 5 Ordner? Ich habe hier immer noch die Unterlagen 2016 und fall da ständig drüber im Wohnzimmer. Vielleicht. Ich würde mich dann bei dir kurzfristig vorher melden. Sehr schön, danke. Ja, also ich fahre auch mit dem Auto dahin. Also ich wäre dann auch noch da. Ich hätte dann auch zur Not auch dann einen Schlüssel für die LGS, um dann auch da wieder reinzukommen. Ich glaube, die müssen ja auch dorthin. Übrigens auch, was das angeht, Briefkasten, ich glaube, da war auch ein großes Problem in den letzten Wochen gewesen, lag einfach daran, dass der Briefkasten der LGS zerstört wurde. Und ich habe mir den auch angesehen, der war wirklich zerstört. Der ist aber jetzt inzwischen wieder da, wieder dran. Und ich hoffe, der ist auch weiterhin noch dran. Und dass er nicht nochmal irgendwie angefressen wird. Bernd, du hast ja noch etwas. Das hat nichts mit dem Briefkasten zu tun. Ich hatte die im Januar geschickt und der Paketbote behauptet, er findet die LGS nicht. Die gesamte LGS. Ja, die verschwindet schon mal. Ja, werden wir noch rauskriegen. Also Bernd war zuerst, danach Frank, danach Uni, bitte. Ja, ich wollte nur eine Ergänzung dessen, was du gerade über den Briefkasten gesagt hast. Der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt. Ich hatte auf Twitter den KV Düsseldorf angefragt bezüglich Werkzeug, um diesen Briefkasten zu montieren. Das hat sich dann überschnitten offensichtlich. Wunderbar. Umso besser. Es hatten sich auch viele, viele nette, hilfsbereite Menschen des KV Düsseldorf sofort umgehend gemeldet und Hilfe angeboten. Das ist natürlich jetzt nicht mehr nötig. Der Briefkasten hängt. Und aber trotzdem vielen, vielen herzlichen Dank für einen der besten KVs dieser Welt. Das muss man einfach so sagen, hilfsbereit und unmittelbar und alles super, super geil. Danke dafür. Briefkasten hängt und Alarm beendet damit. Ja, auch von mir ein Danke an KV Düsseldorf für die Bereitschaft. Aber gut, ja, Frank, bitte. Wenn du an der LGS warst, warst du auch drinne? Und wie ist der Zustand eigentlich, der aktuelle der LGS? Darüber reden wir gerne beim nächsten Mal. Schon einen Tannenbaum besorgt? Nur um das Thema schnell zu wechseln. Okay, also die LGS ist noch da. Roni, bitte. Ja, das ist jetzt schon, das Thema ist ja quasi abgeschlossen, aber auch, ich weiß gar nicht, hattet ihr meine E-Mail auch dazu bekommen? Jetzt hat sich das bei mir mit dem Briefkasten jetzt auf jeden Fall aufgeklärt. Also wenn ich jetzt weiß, okay, der war nicht da, dann erklärt sich das, warum meine Post zurückgekommen ist. Aber auch ich hatte vor, ich glaube, 2 oder 3 Monaten war es auch so, der Paketbote hatte das nicht gefunden. Natürlich ist das Quatsch, die LG ist dort, ich habe das Paket ja auch dann wieder selber ausgeliefert und so weiter. Vielleicht da an die Haustür noch ein Schild dran machen, also nicht um die Ecke, sondern an die Haustür ein Schild dran machen, dass das Büro um die Ecke ist oder so weiter. Vielleicht funktioniert es dann, aber irgendwie, also ganz komischer Paketbote bei der LGS, der. War das jetzt die Antwort, Hilda, auf meine Frage? Ja, tatsächlich. Also die LGS ist weiter noch da, die ist in dem Zustand, wie sie verlassen wurde, sag ich jetzt mal, ne? Frank, jetzt mal den guten Eindruck, jetzt nicht noch kaputt im Nachgang. Ja, ist denn, jetzt frage ich mal so, ist denn mal geplant, dann auch was dran zu machen, sodass man das auch erkennt, dass die Piratenpartei ist oder so? Vom neuen Vorstand? Ja, vom nächsten Vorstand, ganz genau. Alles klar, dann weiß ich Bescheid, kann ich das soweit nach Rat weitergeben an die Bezirksvertretung. Die was bitte? Also grundsätzlich gilt für diejenigen, die es nicht wissen, nach dem Umzug, der, sagen wir mal, schnell gehen musste, ist die LGS in einem Zustand, der nicht mehr so ganz gepflegt aussieht, wie das mal am Hafen der Fall war. Man kann da arbeiten, aber man kann da nicht schön arbeiten. Das führt dazu, dass zum Beispiel von außen nicht es unbedingt sofort ersichtlich ist, dass es sich bei der Adresse oder ja um die Adresse der Piraten in Düsseldorf oder überhaupt in NRW handelt. Problem an dem Ganzen ist auch noch oder hinzukommt, dass die dass das Büro auf so einer auf der Ecke liegt und wir quasi von der einen Seite die Glasfront haben und der Eingang ist aber um die Ecke. Und wenn jetzt der Paketbote kommt und sagt, er findet das nicht, kann das einfach daran liegen, dass Klingelschild sozusagen einmal um die Ecke ist und nicht da, wo man es eigentlich vermuten würde, direkt vor der Tür. Beide Zustände müssten behoben werden. Tatsächlich kann man das, glaube ich, nur, indem man irgendeinen Samstagnachmittag Freibier verspricht, damit so viele Leute wie möglich da hinkommen und mal mit anpacken. Ich sehe gerade im Sprechenraum ist noch Andreas und Vako. Ich weiß nicht, wer von euch beiden zuerst dran war. Ja, bitte. Ja, ich möchte euch bitten, mal bezogen auf den Zustand, wie die LGS dort aussieht, mal zu überprüfen, ob da überhaupt mit der Arbeitsstättenverordnung das vereinbar ist, dass der Martin dort arbeitet. Ja. Nicht jetzt beantworten, einfach bitte prüfen. Ja, haben wir definitiv im Hinterkopf. Also beziehungsweise ich habe das jetzt mir nochmal mit die Uhr. Vako, bitte. Ja, also ich wollte nur anmerken, ich arbeite in Düsseldorf und auch mein Büro ist umgezogen vom Anfang März. Und es scheint generell zurzeit ein großes Problem zu geben, sowohl bei Briefboten, Paketboten, bei DHL mit solchen Umzügen. Die sind komplett unterbesetzt und das Problem betrifft also nicht nur unsere LGS, wenn da mal Post nicht ankommt, sondern halt Düsseldorf. Und ich würde sehr gerne dann zu dem nächsten Thema überleiten, was ich noch hatte. Ja, Frank, bitte. Ihr könnt ja auch mal ganz einfach prüfen für euch, wie viel ihr dafür zur Verfügung stellen würde, dass vielleicht vorausgegriffen, dass wir noch nicht gestern Morgen beim Stammtisch darüber gesprochen haben, wie der schönste KV des Landes das Ding vielleicht herrichten kann, weil Reisetätigkeiten sind ja nicht besonders gut angesehen. Ja, kann man mitnehmen. Danke fürs Angebot. Vako, du bist noch da. Gibt es da noch eine Ergänzung dazu? Bitte. Nee, es gibt ein neues Thema. Hatte ich auch im Patch schon eingetragen. Da wird noch ein Antrag vermisst, wenn ihr jetzt mit LGS durch seid. Ja, bitte. Ein Antrag wird vermisst. Bitte. Ja, der Roni kann ja auch selber sprechen. Der hatte das hier in den Mumble-Chat geschrieben. Er hat einen Finanzantrag gestellt. Den haben wir jetzt nicht in der Sitzungskommission gesehen im RT. Ticketnummer habe ich nicht. Vielleicht kann der Roni da mehr zu sagen. Darf ich? Ja, bitte. Genau, also eine Ticketnummer habe ich leider auch nicht. Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber die Macht der Gewohnheit ist es immer noch so, dass ich meine Filterregeln aus meinem E-Mail-Software noch nicht geändert habe und RT-Tickets nach wie vor ausfiltern lasse und sie nicht finde. Ich habe Finanzantrag Datensicherung Wahlkampfumgebung, so lautet der Titel. Ich habe das an Vorstand@ geschrieben. Ist das richtig? Ja, ich habe auch eine Ticketnummer. Ich entschuldige mich hiermit schon mal. Der ist von vorgestern die Mail. Ich habe nicht gesehen, dass mittendrin ein Betrag steht, sonst hätte ich das weitergeleitet. Die Ticketnummer ist 28 37 22. Ah ja, den habe ich jetzt auch hier. Was machen wir jetzt damit, bitte? Schieben. Ich würde ihn auch quasi schieben, und zwar in den Umlauf, wenn es angenehm ist, weil ich glaube, der, wenn ich da richtig gesehen habe, ist auch schon eine Zustimmung dazu schon gekommen. Darf ich mal die Nummer bitte, Michel? Inzwischen zwei Zustimmungen in Ticket 28 37 22. Darf ich was sagen? Ja, bitte. Der Antrag ist fristgerecht eingegangen. Es mag Begründungen geben, wenn ihr den schieben wollt, aber ansonsten wäre der heute zur Sitzung da gewesen, wenn Isan oder ich den in der entsprechenden Queue gesehen hätten. Also entweder sagt ihr, haben wir nicht gesehen, dann solltet ihr den behandeln, oder nein, wir haben Gründe, den nicht zu behandeln, dann könnt ihr den Umlauf schieben. Also ich bin da emotionslos. Ich nicht. Okay. Ja, also ich würde jetzt auch einfach jetzt einen Umlauf schieben, aber ich denke, der wird dann heute im Laufe des Tages noch beschlossen werden. Also zumindest bin ich da jetzt guter Dinge. Vielleicht stimmen da einfach eben zwei Leute zu. Hat sich das Thema doch schon erledigt. Genau. Darf ich trotzdem zwei Fragen stellen, Michelle? Bevor du zweimal zustimmst. Danke. Ich habe schon zugestimmt. Ja, dann stimmst du nochmal zu, ist doch alles gut. Das geht nicht. War ein Scherz. Vaku, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Du bist für Schieben oder was? Oder der Antrag ist fristgerecht oder nicht fristgerecht eingegangen? Oder? Der Antrag ist fristgerecht eingegangen. Also entweder habt ihr den übersehen, dann solltet ihr ihn jetzt behandeln, oder es gibt treffliche Gründe, ihn jetzt nicht zu behandeln, dann solltet ihr die nennen und das dann in den Umlauf geben. Ich okay, sehe den Antrag leider immer noch nicht, deswegen kann ich dazu auch nichts weiteres sagen. Ja, also ich habe mir den gerade durchgeguckt, ich habe kein Problem, den jetzt zu behandeln. Das Thema ist jetzt auch nicht so weltbewegend, dass man das unbedingt schieben muss. Wusste ich nicht, deswegen, wer lesen kann, ist im Vorteil und erst lesen und dann reden, lautet ja, glaube ich, die Devise. Deswegen ziehe ich meinen Schieben zurück. Wegen mir können wir den jetzt behandeln. Ich hätte nur eine kurze Frage an den Roni. Seit wann kostet ein USB-Stick 50 Euro? Nenn mir doch bitte mal irgendwie den Laden, wo du die kaufst. Ich dachte mir, dass das jetzt kommt. Ja, das war doch klar, oder? Ja, natürlich war das klar. Also, da kommt nicht nur diese Datensicherung drauf, sondern es kommen noch viele andere Daten da drauf. Wahlkampfplakate und was weiß ich nicht alles, Fotos auch davon. Michelle kennt das Fotoshooting, das damals noch in Bremen, glaube ich, im Haus von Moni gemacht wurde. Auch diese ganzen Fotos besitze ich tatsächlich noch. Und die wären da mit drauf gekommen. Also ich denke mal, der USB-Stick wird so um die 64 GB groß werden. Trotzdem, Bernd, auch hier, natürlich würde ich diesen USB-Stick selber zur LGS bringen, da ich mittlerweile ja die Negativerfahrung gemacht habe, dass Post wieder zurückkommt. Das ist jetzt nicht allzu weit, aber die Strecke kostet eben ein bisschen Geld und diese Fahrtkosten könnte ich natürlich spenden, die kann ich aber nur spenden, wenn eben diese Summe, also das Budget dafür freigegeben wurde. Das Bremen, das du meinst, liegt übrigens in Bochum. Entschuldigung, ich hatte mich Bochum gerade gefragt. Natürlich. Also ich muss keine Privatfotos von irgendwelchen Parteimitgliedern hier archivieren, sehe ich überhaupt nicht ein. Sehe auch nicht ein, dafür Geld auszugeben. Das sind tatsächlich, glaube ich, damals im Auftrag der Partei gemacht worden, die Fotos. Ach je. Darf ich darum bitten, den Antrag irgendwie mal entweder irgendwo hinzuposten, wo das Protokoll ihn sieht, oder ihn zumindest mal vorzustellen? Ich habe Ihnen gerade in Umlaufbeschlüsse geschoben. Das müsste Alles klar, danke. Oh, deswegen kann ich ihn nicht verschieben, alles klar. Darf ich kurz mal eine Frage stellen? Ja, bitte. Ich habe ja nichts dagegen, dass der Danny mal wieder nach, oder der Ronny nach Düsseldorf kommt. Wieso laden wir das nicht einfach in unser OX-Umgebung hoch, wo ja jeder jetzt 1000 Gigabyte Speicherplatz hat? So, dann sind sie wenigstens allgemein zugänglich und man kann dann die Berechtigung einräumen, falls diese Bilder nochmal irgendwann gebraucht werden. Also vielleicht kommt der Antrag gleich sichtbar. Also vorwiegend geht es tatsächlich um die alte Wahlkampfumgebung. Darunter sind Presse-E-Mails und so weiter und so fort. Ich hatte jetzt kein Problem damit, das weiterhin zu finanzieren. Also es ist auf der vorhin von mir besagten Infrastruktur, die ich selber aufgebaut hatte, online gewesen und nach wie vor auch online gewesen, aber jetzt mit der neuen DSGVO. Wäre das nicht mehr vereinbar, sodass ich eben an den Vorstand herangetreten bin und gesagt habe, also entweder ziehen wir das jetzt um oder wir müssen das offline nehmen. Die technischen Probleme beziehungsweise die personellen Probleme hattet ihr gerade alle gehört, also haben wir uns dazu entschieden, das offline zu nehmen. Die E-Mails von der Presse und zum Beispiel laufen wieder in eine vorhandene Infrastruktur, nämlich den Request-Tracker, in der die Berechtigungen aufgebaut werden erneut. Und ich all die Daten, die bei mir lagen, gesichert habe, inklusive der E-Mails und so weiter, die natürlich für Pressevertreter sind, aber auch die damalige Cloud-Umgebung, auf der dann die besagten Fotos auch online gestellt wurden. Und das wird jetzt gleich alles auch von mir offline genommen. Noch ist es online, also noch ist es erreichbar für die AGÖA. Die AGÖA wurde auch jetzt mehrfach in mehreren Tagen darüber informiert, dass doch bitte noch die Daten zu sichern sind und dass es am 24. im Laufe des Tages offline gehen wird. Ja gut, wird dann alles verschlüsselt gespeichert, auf einen USB-Stick gepackt, eine Quittung Bernd wird natürlich angehängt und dann wird das an die LGS übergeben. Also es sind nicht nur reine Fotos, es ist nicht auch nur irgendwelche nur Videos dabei, sondern es ist tatsächlich die gesamte, nenne ich es jetzt mal so, Wahlkampf-Infrastruktur-Sache. Also das Ticketsystem der damaligen Wahlkampfverwaltung ist gesichert und dort jetzt abgelegt. Sowohl die Daten als auch die Datenbanken. Okay, Bernd, du hast noch kurz Wertmeldung. Ja, ich frage mich gerade, warum wir unbedingt Wahlkämpfe, die nicht so gut gelaufen sind, uns daran erinnern sollen und archivieren sollen. Aber sei es drum. Wahrscheinlich muss das sein. Ich habe kein Problem damit, gerne. Aber ich habe ein Problem damit, dass du wegen einem USB-Stick nach Düsseldorf fährst. Das bitte per Einschreiben oder Ähnlichem. Also das sollte dann auch ausreichen. So, und jetzt bitte ich dann um die Abstimmung, dass wir immer irgendwie zu Potte kommen. Ich behaupte einfach, da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen zu dem Thema, oder? Nee, denke ich auch nicht. Also ich denke, wir können jetzt auch ohne Probleme noch abstimmen, wenn wir jetzt nicht den Umlauf, den wir jetzt schon im Hintergrund jetzt beschlossen haben, jetzt nehmen. Ich würde auch sagen... Der ist im Umlauf durch. Auch nichts mehr beschließen. Das wäre auch mein Ding. Ja, der ist auch positiv entschieden, also deswegen sehe ich jetzt auch kein Problem mehr mit. Ansonsten habe ich jetzt auch keine Sachen mehr für den Punkt Sonstiges. Roni, Vaku, ihr seid noch im Sprechraum, habt ihr noch was? Nö, danke. Ja, könnt ihr den vielleicht bitte einmal abstimmen? Was heißt hier im Umlauf durch? Macht ihr Umläufe während der Sitzung oder was? Also ist mir auch neu, ich habe den extra reingepostet. Der steht da als Antrag drin im Protokoll und den kann man da gefälligst auch abstimmen. Ja, dann machen wir es mal der Vollständigkeit halber einfach mal. Ich beantrage jetzt, dass dieser Umlaufbeschluss, von dem ich nichts weiß, ja, dass der für ungültig erklärt wird, so, und dass wir den ganz normal hier im Protokoll öffentlich abstimmen. Verflucht nochmal, wenn wir Vorstandssitzung haben, brauchen wir keine intransparenten Umlaufbeschlüsse. Verflucht nochmal, der Umlaufbeschluss wird nicht intransparent sein, während der wird selbstverständlich veröffentlicht werden, wie alle anderen auch, die nicht irgendwie geheimniswürdig sind. Und den Teufel wirst du jetzt tun, hier per Order de Mufti zu sagen, der gilt jetzt nicht, der wird zurückgezogen. Das ist Quatsch, der ist ergangen. Wenn du ihn nicht wahrgenommen hast, dann ist das so. Der hat die Mehrheit. Ich werde nach meiner Devise handeln, die ich heute schon einmal gesagt habe. Frisch reingekommene Anträge haben uns öfter schon mal das Genick gebrochen. Deshalb möchte ich grundsätzlich, dass frische Anträge, auch wenn der Antrag von Dennis tatsächlich schon älter ist und eigentlich hätte heute behandelt werden müssen, aufgrund meiner zeitlichen Situation hatte ich keine Zeit, mich im Vorfeld mit Antragsinhalten auseinandersetzen. Und wenn das jetzt hier im Rahmen einer Sitzung beschlossen würde, würde ich nicht wissen, wie ich mich dazu verhalte. Der Antrag ist durch und damit fertig. Ja, ich würde auch einmal das Ergebnis einfach mal mit in das Protokoll anfügen. Also ich würde auch sagen, er ist durch und fertig. Entschuldigung. Ja, bitte? Ihr habt eine Geschäftsordnung. Wollt ihr da nochmal reingucken? Was macht ihr hier gerade für einen Zirkus? Dann lasst uns den noch so abstimmen. Gut, dann haben wir da... Ja, ich stimme jetzt einfach nochmal ab. Ich fange einfach mal wieder von oben an. Basti? Ich bin dafür. So, ich bin auch dafür. Bitte das vorne mit dazu tragen, danke. Masch? Da kommt gerade nichts. Bernd? Dafür. So, Michel ist gerade nicht da, wo auch immer der jetzt ist. Ja. Wir sind jetzt 3 von 4 Anwesenden. Ich würde sagen, das ist dann... Von Masch habe ich noch keine Meldung. Masch, möchtest du nicht, oder... Ich habe mein Votum schon gegeben und zwar im Umlauf. Ja, dann haben wir jetzt so 2 verschiedene, beziehungsweise sogar gleichlautende. Also ich habe jetzt 3 Ja-Stimmen. Ich würde sagen, damit ist der angenommen. Doppelt jetzt sogar. Und damit würde ich gerne den Punkt jetzt auch mal zum Abschließen. Ja, zum Punkt Sonstiges. Gäbe es da jetzt noch was? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann möchte ich auch gerne jetzt mal die dann jetzt auch wieder nutzen und mich nochmal bei allen Beteiligten hier bedanken. Danke, Vaku, danke, Jesander, fürs Protokoll. Danke nochmal, Franco, für die Aufnahme. Ich hoffe, das ist auch zeitnah dann auch im Krähennest dann nochmal zu hören. Danke an die anwesenden Zuhörer, an die Redebeiträge, die wir hier hatten. Ich würde dann gerne die Sitzung an jetzt hier um 22.44 Uhr schließen. Ich denke mal, wir als Vorstand treffen uns das gleich nochmal zum nicht öffentlichen Teil, in dem dann, wie hier immer drinsteht, Personalangelegenheiten, Ordnungsmaßnahmen, Tätigkeiten zu, mit personenbezogenen Daten und Ähnlichem besprochen werden. Wir sehen uns, ich denke mal, 5 Minuten Kaffee-Machpause, die ist uns hoffentlich gegönnt. Ja, danke euch nochmal allen und wünsche euch nochmal dann einen schönen Restabend. Danke, Helder, und allen anderen Beteiligten. Nächste Sitzung wäre dann 7.06.2030 in NRW in Hamburg. Danke, ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Gerne. Wir sehen und hören uns spätestens am 7.06. nochmal wieder dann. Danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.